Jeder Hörer des Podcasts mag Weihnachten sehr. Doch Johannes am Mikro fiel der Trubel schwer. Er hasste die Weihnacht, ja alles daran. Du fragst dich warum? Naja, das kann wohl kaum jemand richtig erschöpfend ergründen. Plor versucht die Lösung lang schon zu finden. Vielleicht mochte er keine Menschenmassen, die an Weihnachtsmarktbuden nichts unbetatscht lassen. Vielleicht war es auch der geheuchelte Frieden, den die Menschen den Rest dieses Jahres nur mieden. Am wahrscheinlichsten aber wird dieses hier sein. Sein Herz für den Kaufrausch war zwei Nummern zu klein. Warum auch immer, ob dies oder das, als die Festtage kamen, verging ihm der Spaß. Schau sie nur an, kaufen sie jeden Scheiß. Beim Black Friday hat Glück einen ganz kleinen Preis. Das hier macht Haut so glatt, Harnstoff vom Haifisch. Und dieser Mixer macht Nachbarn ganz neidisch. Die Liebste will nichts. Was Besonderes dann schon. Ach, ich kaufe einfach sonst was bei Amazon. Diese Opfer, dachte er da noch grummelnd bei sich. Und dann noch, warum verhindere ich's nicht? Weihnachten fällt dieses Jahr einfach aus. Santa bleibt dies Jahr gemütlich zu Haus. Doch wie stell ich's nur an? Wie stopp ich das fest? Wie stell ich die Welt unter Hausarrest? Da kam die Idee. Eine schreckliche Idee. Eine wunderbar schreckliche Idee. Ich mach einen Podcast. Die Welt ist ganz Ohr. Stell meine Konsumkritik ihr allen vor. Plor! Und stimmte Plor ein? Wie lief der Plan? Hört das Gespräch der beiden doch an. Ja, wunderbar. Sehr schön. Herzlich willkommen, Plor. Herzlich willkommen, Johannes. Herzlich willkommen, liebes Publikum, zu unserem Weihnachtspodcast, beziehungsweise zu unserer Weihnachtsepisode. Wie jedes Jahr, seitdem wir diesen Podcast machen, werden wir auch dieses Jahr wieder eine Special-Episode Wir haben erst ein einziges Jahr Weihnachten gehabt, weil wir noch keine 10 Jahre alt sind, sondern einfach mal zu Corona angefangen haben. Das heißt, unsere letzte Weihnachtsepisode ging um Herrn Ebenezer Scrooge höchstpersönlich. A Christmas Carol, den großen Weihnachtsklassiker. Und da haben wir uns wirklich, weil wir natürlich ein Filmpodcast sind und keine Literaturpodcast, einfach mal so sämtliche Adaptionen, die wir irgendwie zu greifen bekommen haben, haben wir uns gegriffen und haben wirklich sehr lange und sehr episch darüber geredet. Sehr, sehr lange. Über 4 Stunden, glaube ich. Wie viele Filme waren es, weißt du es noch? Ich weiß es nicht mehr. Am Schluss waren es wahrscheinlich wirklich 10 Filme. Oder ja, so. Genau. Und es gibt Gott sei Dank von unserem Grinch hier nicht 10 Verfilmungen, die man alle gucken muss. Aber wenn ich meine Liste durchgucke, finde ich tatsächlich ungefähr 10 Items. Was? 10 Items? Nicht alle auf Spielfilmlänge. Ja, die Vorlage gibt ja auch nicht so viel her. Ich meine, wenn wir von A Christmas Carol reden, haben wir einen ganzen Roman vor uns. Mhm. Und wenn wir von Grinch reden, von Dr. Seuss, haben wir eben ein Kinderbuch vor uns, das, einmal kurz schauen, schlanke 30 Seiten hat ungefähr, wenn es um den reinen Inhalt geht. Ja, die 30 Seiten sind ja auch mit großer Schrift und gut gesetzt und so, dass man das irgendwie auch einem Kind gut vorlesen kann. Also es ist wirklich nicht viel. Genau. Also, wir reden heute über How the Grinch Stole Christmas. Auch ein bisschen über die Vorlage, aber vor allem über die Adaptionen, die dieser Stoff in der Geschichte seines Seins erfahren hat. Yeah, Merry Christmas. Und ich freue mich total auf diese Episode, wie ich mich auf alles freue, was mit Weihnachten zu tun hat. Und ich mag den Grinch auch grundsätzlich, wie ich alles mag, was mit Weihnachten zu tun hat. Wir haben hier also eine klare Rollenverteilung, Johannes. Ja, ich finde es ein bisschen gemein, dass du uns Grinches auch noch adorable findest. Ja, weil es ist ja nicht so, dass wir es nicht ernst meinen würden. Weihnachten ist scheiße. Wir hatten das im letzten Jahr schon sehr, sehr breit ausgebreitet, warum Johannes so ein Cringe ist, der Weihnachten echt nicht mag, der Weihnachten nicht so viel abgewinnen kann und warum ich Weihnachten über alles liebe und zwar wirklich alles, was damit zusammenhängt, das Fest, die Geschenke, die Adventszeit, die darauf hinführt, Weihnachtsmärkte, Weihnachtskitsch, ich liebe Plastik-Weihnachtsmänner aus China, die Jingle Bells spielen, auf Trumps, sowas haben wir zu Hause stehen. Gestern allerdings musste ich die Batterien rausnehmen, weil mein Sohn einfach nicht auf mich hören wollte. Ich gesagt habe, jetzt reicht's, jetzt geht's ins Bett, du machst das Ding nicht nochmal an. Oh, wow. Da hatte ich auch so eine leichte Cringe-Anwandlung und hab dann die Batterien geklaut. Flor, ein aus China gefertigter Weihnachtsmann, der immer wieder dasselbe in Schleife sagt. Viel besser kann man die Schlechtigkeit von Weihnachten nicht mehr zusammenfassen. Die Großartigkeit von Weihnachten. Oh. Das ist der Geist von Weihnachten. Wenn du mich fragst, worum geht es eigentlich bei Weihnachten, sage ich als erstes um Plastik-Weihnachtsmänner, die Jingle Bells singen. Oh Gott, plächern. So nerven. Okay, springen wir einfach mal rein in den Stoff selbst, bevor wir hier wieder einen ewig langen Streit haben. Ja, lass uns so über den Grinch reden. Der Grinch, nur für die, die es noch nicht wissen, der Grinch lebt außerhalb von Whoville auf einem Berg und hasst Weihnachten. Während die Whovilles Weihnachten sehr lieben und die Geschichte von Dr. Seuss setzt dort ein, wo Weihnachten nicht mehr weit ist und der Grinch mal wieder genervt ist. Ja. Jeder liebt Weihnachten, nur der Grinch liebt es nicht. Und er ist furchtbar gestresst und genervt von dem, was mit Weihnachten zusammenhängt. Also vor allem das, was er von Whoville hört. Das Singen, das Tanzen, das Feiern, das Fressen. Ganz schlimm. The Feast. Und sing. Es hört einfach nicht auf. Und dann hat er aber die glorreiche Idee. Dieses Jahr werde ich dafür sorgen, dass Weihnachten nicht stattfindet, dass ich nicht genervt werde. Und er schnappt sich dann seinen Hund Max, der im Laufe der Geschichte sehr viel leiden muss. Oh ja. Und schnallt ihm ein Rentiergeweih auf, schneidert sich selbst eine Weihnachtsmannverkleidung und beschließt, als bösartiger Weihnachtsmann nach Whoville zu reisen und dort Weihnachten zu stehlen. Ja, damit ist das Ganze eigentlich schon zusammengefasst. Wie viel lange haben wir gebraucht? Keine Minute. Ja, aber jetzt müssen wir wirklich bis zum Ende durch. Ne? Ja, okay. Er geht nach Whoville, holt die ganzen Geschenke raus, die ganze Festbeleuchtung und verschwindet wieder. Und plötzlich hört er auf seinem Berg trotzdem Gesinge von Whoville. Was ist denn da los? Er ist auf den Berg gegangen, um zu hören, wie sie alle weinen und jammern, weil alles weg ist. Die Geschenke, ja. Die Weihnachtsbäume und das leckere Essen. Und dann hört er sie singen. Ja, und warum hört er sie singen? Und ich verstehe es ehrlich gesagt auch nicht. Plor, das musst du mir erklären. Ich verstehe es nicht. Das ist doch, Weihnachten dreht sich doch nur um Geschenke, die irgendwie da, wenn die weg sind, dann müssen doch alle traurig sein. Ja, maybe, perhaps Christmas means a little bit more. Bläh, stellt er dann fest. Wahrscheinlich meint Weihnachten dann doch ein bisschen mehr. Und dann wird ihm klar, es geht gar nicht so um die Geschenke, um diesen Trubel, sondern es geht darum, ja, worum geht's eigentlich? Das ist eine gute Frage. Ja, um Plastikdinger, die aus China kommen und immer wieder Jingle Bells singen. Worum geht's denn, wenn wir nach dem Verfasser von dem Buch gehen? Ach so. Theodor Seuss Geisel. Ist das jetzt ein Test? Ist es so, gibst du mir Multiple Choices? Nee, ich dachte, du hättest recherchiert. Also Johannes, ich bitte dich. Also Dr. Seuss ist der Meinung, dass das Fest ja im Grunde im Herzen stattfindet und nicht in den Geschenken. Und dass es ja im Grunde darum geht, dass wir alle zusammen sind und fröhlich. Ja, gar nicht so ein Hot Take, es geht ums Christentum. Als Dr. Seuss die Geschichte geschrieben hat, hat er deutlich stärkere christliche Symbolik drin und deutlich mehr Bezug auf das Traditionelle, wirklich das christlich-traditionelle, dass es ja eigentlich darum geht, die Geburt unseres Heilands zu feiern. Und er hat dann im Laufe des Schreibprozesses festgestellt, dass das vielleicht doch ein bisschen viel ist und dass das nicht so gut funktioniert. Und deswegen Gott sei Dank wurde das Christliche sehr weit rausgenommen. Aber eigentlich ging es ihm darum, ne? Ja, das ist aber auch die Zeit. Er hat das erste Kinderbuch 1927, glaube ich, veröffentlicht. Ja. Und also das ist auch die Zeit einfach amerikanisch, typisch amerikanisch. Ich finde auch, dass das Buch das so ein bisschen den amerikanischen Chauvinismus mitatmet so leicht. Ja. Und dass man da irgendwie, ja, das muss man mit in Account nehmen quasi, ne? Ja. 1957 ist das Buch dann entstanden. In einer Zeit, die, würde ich behaupten, von Dr. Seuss die große Schaffensperiode war. Ja. Weil kurz davor sind seine anderen beiden berühmten Werke entstanden. Horton Hears a Who, das war von 1954. Und The Cat in the Hat ist aus demselben Jahr wie der Grinch. Ja. Und die 50er waren einfach seine große Zeit. Kurze Korrektur, erstes Kinderbuch 1937, nicht 27, sorry. 37. Hast du viel von Dr. Seuss gelesen? Nichts. Null. Ich meine, wir leben in Deutschland, das ist keine Kultur in deutschem Maßstab, sondern das ist halt irgendwie so ein Import, der wie Halloween irgendwann nach Deutschland kam, einfach weil die Verfilmungen da waren, weil irgendwie das kulturell sich alles zu einem Brei verdichtete und man irgendwie alles mitbekommen hat. Ja. Was aus Amerika kam zumindest, ich habe nicht so viel mitbekommen, was aus Japan kam. Das ist so ein kleines bisschen der Hinkefuß. Magst du denn Dr. Seuss? Mag ich Dr. Seuss? Ich liebe seine Reimform, die er ja in fast allen seinen Büchern durchzieht. Er hatte irgendwann mal eine Prosa-Variante rausgebracht und ist dann beim nächsten Buch wieder bei seiner Reimform gelandet. Ja, seine Art zu schreiben ist ja mit ein großer Grund für seinen Erfolg. Er hat diese sogenannten Beginner-Books geschrieben, die mit weniger als 250 unterschiedlichen Wörtern auskommen und die speziell darauf geschrieben sind, Sprachanfängern, egal ob es jetzt fremdsprachige Leute sind oder ob Kinder sind, einfach die Schönheit der Sprache zu bringen. Und es ist schon erstaunlich, was er mit wenigen Worten macht in seinen Büchern, wie er die Konstellation von seinen Reimen, von seinen Versen macht. Die haben einen sehr speziellen Klang. Es gibt so einen spezifischen Dr. Seuss-Klang, den man sehr schnell wiedererkennt. Man muss sagen, dass das sozusagen, dadurch, dass er noch sich einen kleineren Kreis an Vokabeln nimmt, das Ganze immer schwieriger wird, das zu schreiben. Ich habe ja jetzt hier auch geschrieben so ein bisschen und versucht, das in seinem Rhythmus zu machen. Das sind, ich erzähle euch nichts Neues, ne? Das sind anapästische Tetrameter. Und da hat man natürlich eine spezielle Form. Das hast du, dann hast du zwei unbetonte Silben und eine betonte Silbe. Das ist, nicht in jedem Wort einfach so gegeben. Du kannst nicht jedes Wort einfach so betonen, wie du willst. Ja. Und deswegen, auch mit einem begrenzten Vokabular, ist es dann wiederum doch recht schwer und anspruchsvoll, das ordentlich hinzukriegen. Ja. Und er hat wirklich toll das Ganze zusammengebracht. Das Ergebnis ist auch, eignet sich sehr gut zum Vorlesen. Also ich habe es jetzt bei deinem Text wieder gemerkt, sobald du in diese Form gehst, kriegst du einen sehr schönen Lesefluss und sowas Beschauliches, Besinnliches fast schon. Ja. Und vielleicht mit einem Grund, warum sich die Vorlage grundsätzlich erstmal gut eignet für Verfilmungen, weil das Ganze gelesen, erzählt von einem Erzähler oder einer Erzählerin nochmal mehr lebt und nochmal mehr atmet. Ich habe so ein bisschen gelesen, die Ursprünge im alten Griechenland und so weiter, ne, wer das alles benutzt hat schon, diese Form und so, dass das irgendwie speziell für den Chor in einer Tragödie die Form war. Und das ist irgendwie auch interessant, weil das dann natürlich auf eine bestimmte Art und Weise schwingt und für einen Chor irgendwie kann ich mir sehr gut vorstellen. Das stimmt. Seine Geschichten haben so ein bisschen diesen Charme, dass es eben diese Erzählerebene außerhalb gibt, die aber immer reinschwingt in die Geschichte und von den Figuren in der Geschichte weitergetragen wird. Also beim Cringe haben wir das mehrmals, dass es quasi, dass der Erzähler ansetzt und der Cringe den Gedanken des Erzählers weiterführt. Ja, genau. Dieses nahtlose Ineinandergehen von direkter Rede, von Monolog oder Dialog in Erzähltes und zurück. Klingt sehr schön und ich finde es zum Beispiel toll, dass die erste Verfilmung, über die wir gleich reden werden, das auch umsetzt, indem sie den Erzähler und den Cringe von derselben Person synchronisieren lässt. Ja. Aber vielleicht noch mal ganz kurz zu Dr. Seuss zurückzukommen. Ja. Ich bin kein großer Dr. Seuss-Fan. Ich finde seine Zeichnungen schön. Und ja, ich kann seiner speziellen Stil natürlich. Also er hat einen sehr, sehr lebendig wirkenden Stil, weil er relativ minimalistisch, also das Buch ist schwarz-weiß Cringe und hat nur so ein paar rote Farbsprenkel. Und dann hat es immer so ein bisschen was Skizzenhaftes und dadurch eine sehr starke Dynamik. Also es wirkt immer so ein bisschen wie so eine Skizzierung für einen Trickfilm mit sehr vielen Dynamik andeutenden Linien. Er war vorher politischer Cartoonist für den New Yorker für New York Newspaper. Und das ist, ich meine, das ist ein Stil aus der Zeit und den finde ich wirklich sehr gelungen. Und den dann auf Kindersachen umzumünzen, der hat dann diese typischen Striche mit drin, wenn eine Bewegung stattfindet, ne, was man da so macht. Das ist alles gar nicht so neu gewesen oder sowas, ne, aber er hat das irgendwie gut für sich benutzt und hat damit auch schon vorher Geld verdient. Diese Dynamik zeigt sich vielleicht schon so ein bisschen im Schaffensprozess. Also der Cringe selbst ist in sehr kurzer Zeit entstanden. Laut Aussage von Dr. Seuss hat es nur ein paar Wochen gedauert, bis er fertig war. Und er hat eine Figur wiederverwertet, die er vorher schon mal benutzt hatte. Und zwar ist der Cringe zum ersten Mal aufgetaucht in einem Buch, auch von Dr. Seuss natürlich, 1953, Scrambled Eggs Super, wo es um einen Jungen geht, der Eier sammelt von exotischen Vögeln. Und einer dieser exotischen Vögel ist ein Beagle-Beaked Bald-Headed Cringe, dessen Hauptcharaktermerkmal auch ist, dass er eben schlecht gelaunt ist und dass er nichts mag und irgendwie immer grimmig reinguckt. Ja. Und aber dann hat der Cringe eben in diesem 1957er Buch seinen ersten richtigen Platz gefunden, wo noch was anderes wiederverwertet wurde, nämlich das Huul aus Horten hört ein Hu aus dem Jahr 1954. in dem sich Sue sehr viel mit den Hus auseinandergesetzt hat, mit diesen kleinen Wesen, die bei Horton hört in Hur auf einem Sandkorn leben. Mhm. Und die allerdings auch in dem Buch schon so gezeichnet sind, dass sie sehr warmherzig sind, sehr liebevoll, auch ein bisschen naiv und gastfreundlich und einfach so durch und durch freundliche Lebewesen. Ja. Und erstaunlicherweise, also er hat dieses Whoville im Cringe nochmal wiederverwertet, aber den Cringe selbst hat er in Buchform nicht mehr angefasst, obwohl er durchaus Fortsetzung nicht abgeneigt war. The Cat in the Hat, berühmtes Buch von ihm ist, hat 1958 einen zweiten Teil bekommen, The Cat in the Hat Comes Back. Ja. Naja, ich meine, er hat dann auch diese, was wir später noch besprechen werden, diesen Crossover mit Cat in the Hat gemacht, mit dem Grinch. Also er ist auch sowieso nicht so abgeneigt gewesen, Dinge zu mischen und fortzusetzen und so. Er war auch aufgeschlossen, dass mit seinem Werk gearbeitet wird, zumindest am Anfang. Ja. Das hat sich im Laufe der Zeit dann nochmal geändert, aber wenn wir jetzt zu den ersten Verfilmungen kommen, den ersten großen hätte ich fast gesagt, aber das sind ja eher kleine Verfilmungen, da hat er mitgearbeitet. Ja, da war er tief drin involviert. Und springen wir gleich rein in die erste Verfilmung, die wahrscheinlich die berühmteste Verfilmung ist und für viele, vor allem im amerikanischen Raum, gleichbedeutend mit dem Cringe viel mehr, vielleicht sogar noch viel bekannter ist als das Buch, weil das jedes Jahr im Fernsehen gelaufen ist. Und das ist die Verfilmung How the Grinch Stole Christmas. 1966. Genau, von Chuck Jones. Chuck Jones. Woher kennen wir Chuck Jones? Von den Looney Tunes natürlich. Mhm. Nicht Looney Tunes, sondern Looney Tunes. Ich muss mich immer zusammenreißen, das nicht falsch auszusprechen. Sag mal, möchtest du eigentlich Tee, Flor? Oh ja, sehr. Wir haben hier so weihnachtlich, aber es ist noch nicht mal Tee angegossen. Chuck Jones ist ein wirklich berühmter Zeichner von den Looney Tunes, weil er einige der wichtigsten Charaktere aus diesem Universum erfunden hat. Und zwar unter anderem das Stinktier Pep Le Pew, den Marcianer Marvin und Roadrunner und Willy E. Coyote, um nur mal ein paar zu nennen. Als er angefangen hat, hat er eher so einen Zeichenstil, der sehr nah an Disney dran war und der dafür auch kritisiert wurde, dass er sehr kitschig wäre. Und so Anfang der 40er Jahre hat er angefangen, seinen eigenen Stil zu entwickeln. Und zwar, indem er relativ minimalistisch gemalt hat und etwas wilder und etwas cartooniger, könnte man auch sagen. Und er selbst hat dann dazu gesagt, dadurch habe ich gelernt, komisch zu sein. Dann sind meine Filme erst wirklich witzig geworden. Und das waren dann auch die Zeiten, der eigene Charaktere erfunden hat, so die 40er Jahre. Und er hat auch eine Zeit lang nochmal bei Disney gearbeitet. Und genau, dann sind wir schon in den 50ern und in den 60ern, wo er dieses Cringe-Special gemacht hat. Ja. Und ich finde eine ganz spannende Entscheidung, Boris Karloff zu benutzen als Stimme, den man sonst wirklich sehr, sehr stark mit Horrorfilmen Frankenstein verbunden und die hat. Mumie, ne? Diese Universal-Horrorfilme aus den 30er Jahren, das war Boris Karloff. Ja. Britischer Schauspieler. Sus war dagegen. Ja, ja, er fand, die Gefahr ist einfach zu groß, dass Boris Karloff das zu gruselig macht am Ende. Ja. Und aber ich finde die Entscheidung großartig. Also der Boris Karloff macht das ganz toll. Boris Karloff macht das fantastisch. Die Stimme ist ganz toll und hier haben wir eine Entscheidung, die wir später nicht mehr haben, dass der Erzähler, dass Boris Karloff sowohl der Erzähler ist, als auch der Cringe. Und dadurch haben wir diesen nahtlosen Übergang von den Monologen des Cringe zur Erzählung, von der Erzählung zu den Monologen des Cringe. Und es funktioniert. Er verstellt die Stimme gut genug als Cringe, dass es trotzdem eine eigenständige Stimme ist. Fun Fact, er hat es nicht. Er hat seine Stimme nicht verstellt. Aha. Es wurde im Nachhinein reingepfuscht sozusagen. Also nicht so digital, wie ich das jetzt machen würde, aber irgendwie haben sie es geschafft, die Höhen rauszunehmen an den Stellen, wo der Grinch redet. Und es klingt wirklich, es sind zwei unterschiedliche Stimmen und trotzdem gehen sie ineinander über. Trotzdem funktionieren sie als Stimmenpaar. So krass sogar, dass mit teilweise Boris Karloff, als der gesehen wurde, der das Lied gesungen hat, das war er aber gar nicht, sondern das war Ferrell Ravenscroft, das berühmte Lied, das auch in allen Verfilmungen danach immer wieder verwendet wurde. You're a mean one, Mr. Grinch. Zudem hat Dr. Seuss die Lyrics zu dem Lied geschrieben auch. Also das, wo wir gerade dabei waren, dass Dr. Seuss an den Verfilmungen mitgearbeitet hat. Ja. Und es ist ein toller Song. Er war auch Mitproduzent, wenn ich das richtig verstehe. Ne? Er hat ja auch wirklich viel davon vorangetrieben, bis er dann irgendwann in Probleme damit geraten ist. Aber ja. Und Ferrell Ravenscroft, den man ansonsten vielleicht kennt als die Stimme von Tony the Tiger aus der Kellogg's-Werbung, Kellogg's Frosties. Ah. Lass ihn raus, den Tiger. Oh Gott, zeig ihn, dass du's kannst. Oh. Tony, das große Maskottchen von den Frosties, das wurde in der Werbung von Ferrell Ravenscroft gesprochen, beziehungsweise gesungen. Mhm. Aber er wurde in den Credits von diesem Film nicht erwähnt. Ja. Was gar nicht so nett ist. Nee, überhaupt nicht nett. Aber es ist ja öfter, aus dieser Zeit gibt es so viele Beispiele von Leuten, die irgendwie wesentliche Teile beigetragen haben, wie so ein Gesang oder sowas für ein Stück, die nicht gecredited werden. Ich finde das nach wie vor verstörend, dass das damals so viel üblich war. Ja. Naja, auf jeden Fall, also Chuck Jones hatte schon vorher mit Dr. Seuss zusammengearbeitet. Mhm. Seuss war auch zuerst so ein bisschen vorsichtig. Er wusste nicht genau, ob er wirklich will, dass ein Film daraus gemacht wird. Aber hat dann gesagt, okay, macht mal, lasst uns mal machen. Ich bin bei dem Projekt dabei. Und eine Sache, die in dem Film wirklich entstanden ist, ist die grüne Farbe des Grinchen. Ja, die grüne Farbe. Weißt du, wo die herkommt, die grüne Farbe? Na, auf jeden Fall nicht aus dem Buch. Da ist nämlich alles schwarz, was am Grinch dranhängt. An genau, Fell. Ja. Chuck Jones hat es entschieden. Er hat irgendwie mit Renting Cars zu tun gehabt in seiner früheren Zeit in Washington, Baltimore. Und irgendwie hatten diese Autos immer eine ganz bestimmte Farbe. Ja. Dieses Grün. Und jetzt ist natürlich schwer, das so retrospektiv zu sagen, aber könnte man sich auch eine andere Farbe vorstellen? Also muss das grün sein? Weil es ist so ikonisch geworden, dass der Grinch grün ist. Ja, es muss grün sein, weil er sich einen roten Weihnachtsmann-Dingens anzieht. Oh, ja. Und das natürlich die beiden Farben sind, die weihnachtlich zusammenpassen. Ah, sehr gut. Und ja, weil er dann ja später beim Klauen des Weihnachtsbaumes sich da irgendwie im Baum quasi... Natürlich, ne? Ja. So, also nicht besonders gut versteht. Nein, nicht besonders gut. Es gab auch andere Änderungen, was die Zeichnung betrifft. Die Hus haben bei Seuss ein sehr spezifisches Äußere. Und zwar sind das so Insektenwesen eigentlich. Mhm. Naja, wie kann man sie am besten beschreiben? Ja, sie sehen insektenhaft aus. Sie haben so ein bisschen struppelige Haare, große Füße und so sehr dünne Extremitäten. Mhm. Jones hat sich eher dafür entschieden, den Hus ein menschlicheres Aussehen zu geben. Mhm. Also vor allem Cindy Lou Who ist ja die so die prominenteste Rolle hat. Ja, ja. Den Grinch fragt, Weihnachtsmann, was machst du da? Und er sagt so, ich will nur den Weihnachtsbaum reparieren. Da war eine Leuchte, die funktioniert da nicht richtig. Der ganze Film hat übrigens 10 Monate gebraucht, 25.000 Drawings. Also die haben echt sich reingestürzt und viel gemacht dafür. Ja. Das ist schon, und dafür, dass der Stil eigentlich so rough aussieht streckenweise, man darf sich halt nicht täuschen lassen davon, es dauert halt trotzdem lange, auch wenn du das Gefühl hast, dass es ein bisschen rough ist. Diese Roughness braucht genauso viel Aufwand wie, ja, wenn du eine optisch feinere Version nimmst. Ja, yeah, und Seuss war gar nicht so glücklich mit den Zeichnungen, ne? War er nicht? Das weiß ich ja nicht. Nee, er dachte, naja, es ist schon so sehr stark von meinem Stil abgewichen. Das ist eigentlich nicht so, wie ich das Ganze gemalt habe. Und es sieht alles ein bisschen zu sehr nach Looney Tunes und Chuck Jones aus. Und ich kann die Kritik auch nachvollziehen. Also gerade so die Szenen, die die Vorlage erweitern, die haben wir. Und zwar in diesem Fall sehr vorsichtig. Also eigentlich ist das Ding erstmal eine 1:1 Umsetzung von der Vorlage. Es gibt keinen weiteren Text, es wird kein weiterer Charakter eingeführt. Mhm. Alles, was die anderen Filme nachher viel krasser machen. Mhm. Genau. Aber es gibt diese Slapstick-Einlagen und die sind so wirklich Looney Tunes-Universum. Mhm, das stimmt. Ja. Also wenn der Grinch den Schlitten rettet, wenn der Grinch mit seinem Hund losreitet, wenn er durch die Schornsteine geht, es passieren eigentlich ständig Sachen, die so perfekt in so eine Willy Coyote Cartoon-Landschaft passen würden. Ja, okay, verstehe, was du meinst. Aber ich, ja gut, wenn er das jetzt irgendwie doof findet, aber ich fand's eigentlich ganz gut. Ich fand auch das Grinsen von dem Grinch, wie er da in der Cartoon-Variante ist, sehr, sehr gut. Und ich glaube, das haben wir auch später gesehen, es gibt in anderen Filmen Versionen, die näher dran sind am Original, an der Originalzeichnung. Da finde ich ihn gar nicht mehr so richtig gut, muss ich sagen. Irgendwie finde ich die hier schon... Also das ist so ikonisch geworden. Ich kannte auch die Zeichentrickverfilmung besser als das Buch, was die Zeichnung betrifft. Ja. Und wenn ich an den Grinch denke, sehe ich diesen Grinch von Chuck Jones vor mir. Und wenn ich an Bewegungen des Grinches denke, hat das teilweise ganz hervorragend umgesetzt. Zum Beispiel diese Szene, wie der Grinch einfach nur auf dem Hügel steht und hört und sich dann nochmal so ausstreckt, um zu hören, was machen die denn da, die aus Huwe, oh mein Gott, die singen. Ja. Das ist mein Bild von dem Grinch, wie er da oben auf dem Hügel steht und eben nicht das Bild von Dr. Seuss. Ja. Deswegen ist das so, ist es für mich so schwer zu beurteilen, weil das ist das, was ich am ehesten mit dem Grinch verbinde, ästhetisch. Ich habe aber auch nochmal festgestellt, es ist wirklich ein guter Film. Er ist schön rund, er ist sehr nah am Original dran und die Erweiterung dieses Slapstick-Szenen das gibt der Geschichte eine Dynamik, die wichtig ist für ein Cartoon-TV-Special. Ja. Und die Songs sind auch super. Also ja, dieser You're Mean One, Mr. Grinch, ja, ist vollkommen zu Recht zum Weihnachtsklassiker geworden. Absolut. Ist einfach ein großartiger Song. Ja. Und auch wie hier schon die vierte Wand gebrochen wird, weil er in die Kamera guckt und genervt aussieht. Und ich mag dieses genervte Gucken einfach sehr, muss ich sagen. Also es ist wirklich toll getroffen. Ja. Ich finde es schön, dass Max eine etwas größere Rolle kriegt. Mhm. Auch was eine Konstante ist in den Verfilmungen, dass wir immer mehr von Max sehen. Ja. Dass Max immer größer gemacht wird. Ja, das ist ein bisschen sein Anfang. Ich glaube, das liegt grundsätzlich daran, dass sich die Leute, die Verfilmung gemacht haben, schwer mit dem Grundkonzept des Buchs tun, dass es einen Protagonisten gibt, der unsympathisch ist. Und dass es irgendwie so dieses Gefühl gibt, wir müssen hier was reinbauen, was so ein bisschen das Publikum abholt. Und Max eignet sich natürlich sehr gut, der geschundene Hund, genau, der die ganze Zeit Angst vor seinem Besitzer hat, der auch wirklich böse malträtiert wird von diesem. Ja. Ich glaube, es gibt wirklich einen großen Unterschied zwischen so einem gezeichneten Kinderbuch, das vorgelesen wird. Ne? Also du sitzt als Kind, weiß ich nicht, als dreijähriges Kind, vierjähriges Kind, ne, im Bett und dann kommt Mama, die eigentlich die Sympathiefigur sein könnte quasi, die den Mittler spielt zwischen dem Grinch und dem Kind. Den hast du beim Film nicht. Das gibt diese Mittlerfigur nicht. Ich glaube, das ist das große Problem. Deswegen brauchst du eine Mittlerfigur zwischen den Welten. Und der Hund eignet sich natürlich, klar. Ja. Ja. Vor allem, wenn der Erzähler dieselbe Stimme hat wie der Grinch, dass er nah am Grinch dran ist. Weil also Boris Karloff, er klingt nicht nach Horrorfilm, wie Dr. Seuss das befürchtet hat, aber er klingt jetzt auch nicht wie der nette Märchenonkel, sondern er hat schon so, er hat so düstere Vibes in der Stimme, die natürlich auch so ein bisschen vermitteln, hey, ich finde das ganz cool, was der Grinch da macht. Ich finde das ganz interessant, da dabei zu sein. Ja, und ich finde, das gehört einfach ganz, ganz wichtig, und da kommen wir später noch drauf zurück, ganz, ganz wichtig dazu gehört das, zum Grinch, zur Erzählung gehört, finde ich, so eine düstere Stimme, die so ein bisschen Tim Burton-esque da rein ist und das Ganze sehr so nach dem Motto, liebes Kind, wenn du kannst, rette dich noch, bevor das jetzt hier geschieht. Eine düstere Geschichte. Einen Podcast gehört, wo sie Cringes vergeben haben für jede Verfilmung. Okay. Ich würde das vorschlagen, dass wir das auch machen. Was? Du kannst zwischen 0 und 5 Cringes vergeben. Okay. Was würdest du dieser Verfilmung denn geben? Wie viele Cringes von 0 bis 5? 5 ist natürlich das Beste. 5 ist perfekt. Ach, 5 ist perfekt. Mhm. 4 Cringes. Ich würde 5 geben. Ich würde sagen, das ist, also zum einen, das ist ein bisschen Downer jetzt, dass ich das gleich am Anfang raushaue, aber es ist auf jeden Fall die beste Cringe-Verfilmung. Ja, das Beste, was filmisch aus dem Cringe gemacht wurde. Da bist du nicht der Einzige. Nee. Aber was mich betrifft, müssen wir noch warten. Mal gucken. Aber es gibt so viele es Leute. Es ist nah genug am Buch, es hat tolle, tolle Ergänzungen, Slapstick-Einlagen, super Songs, super toll gezeichnet, super Atmosphäre, Boris Karloff, über jeden Zweifel erhaben. Absolut. Ich mag diesen Film sehr und schlanke 25 Minuten. Auch sehr schön. Ja. Es ist natürlich ein bisschen gemein, weil wenn ich jetzt darüber nachdenke, was die beste Verfilmung ist, dann hängt es natürlich damit zusammen, welchen Maßstab habe ich denn? Will ich, dass der Film nah am Original ist? Oder was erwarte ich von einem Film? Was hat dir am besten gefallen? Ganz banal, es kann komplett weg sein vom Original. Ja, das ist es halt, ne? Und da kommen wir dann später dazu. Okay. Ich bin sehr gespannt. Wir kommen zu einer Zwischenepisode, zu einem Prequel. Keine Verfilmung des Grinchs, aber etwas, in dem der Grinch wieder mitspielt. Und zwar der Grinch aus diesem Zeichentrickfilm. Mhm. Halloween is Grinch Night aus dem Jahr 1977, also ungefähr 10 Jahre später, ein bisschen mehr. 11? Ja, eigentlich 10 Jahre später, weil der andere 66, 67 rausgekommen ist. Ja. Aber egal. Ja, und wir haben die schon eine Vorausschau auf die 80er mit ihren psychedelischen, seltsamen... Ja, haben wir. Ich weiß nicht, ich muss immer an Asterix und Obelix denken, wie die in der Höhle sind und da dieses sehr psychedelische Zeug passiert. Das ganze Ding ist eigentlich eine riesige, trippige Szene, in der ein Junge vom Grinch durch dessen Horrorwelt geführt wird. Und zwar heißt der Junge Yukaria. Mhm. Und der ist, Naja, es spielt wieder in Whoville und alle haben Angst vor Halloween, wenn der Sour Sweet Wind blows, weil dann... Es wird nicht ein einziges Mal gesagt, dass Halloween ist. Stimmt. Es wird gar nicht gesagt. Im Titel wird gesagt, dass Halloween ist. Ja, genau, aber es ist einfach nur Grinch Night. Ja, wenn nämlich dieser Wind weht, dann kommen werden die Greegrams und die Hackencracks werden wach und die machen ihren Gesang und das weckt den Grinch auf. Und was war das? Ja, genau. Und also eins führt zum anderen. Das ist wichtig für diese Erzählung, dass wirklich eine Sache zur nächsten, die zur nächsten, die zur nächsten und die dann dazu führt, dass der Grinch kommt. Und dann haben wir diesen Yukaria, der in diesem Wind weggeweht wird und der ausgerechnet beim Grinch landet und der dann feststellt, oh, ich kann die Stadt retten, indem ich den Grinch ablenke, bis diese Nacht vorbei ist. Ja, aber hast du mitbekommen, wie der da rausgekommen ist? Der spaziert einfach zur Tür raus und die Eltern sagen, na gut, du solltest vielleicht nicht rausgehen, aber wir halten dich jetzt auch nicht auf. Was ist da los? Aber sie sind entsetzt, als er dann weggeweht wird. Zumindest kurz so, oh mein Gott, Hilfe, mein Sohn. Ach Gott. Und dieser Yukaria ist ein kleiner Klugscheißer. Aber sowas von. Er hat natürlich eine Brille auf, wie das Nerds so haben. Und dann erzählt er natürlich einen Haufen klugen Scheiß. Die ganze Zeit. Es ist so nervig, dieses Kind. Und deswegen will man eigentlich, dass das Kind nicht... Also man ist dann irgendwie mehr oder weniger auf der Seite des Grinchs. Und der Grinch will eigentlich zuerst gar nichts mit dem Kind zu tun haben. Ja, also er schlägt ihn kurz und stellt dann fest, ach, dieses Kind ist es gar nicht wert. Und dann nervt ihn dieser Yukaria aber so sehr, bis er sagt, na gut, dann mache ich halt eine kleine Spookstour mit dir. Und dann kommt der LSD-Trip. Genau, mit vielen Farben, mit viel Horror. Und es ist einfach, wir haben dann 10 Minuten Halloween-Spaß. Der ganze Film dauert insgesamt 26 Minuten. Übrigens wieder von Fyodor Geisel produziert. Ja, aber leider nicht mehr von Boris Karloff gesprochen. Der, der ist 8 Jahre vorher schon gestorben. Ja. Wir haben stattdessen Hans Conried, der wieder Cringe und Erzähler gibt, also wie Boris Karloff das davor schon gemacht hat. Und ich kann nicht viel zu Hans Conried sagen, er war offensichtlich ja Captain Hook in Peter Pan, das ist so die einzige Referenz, die ich nennen kann, die ich kenne. Ja. Leider nicht. Ich fand's auch nicht so. Boris Karloff im Ohr und es klingt wie so den schlechten Ersatz gefunden. Und es hätte wahrscheinlich besseren Ersatz gegeben. Und das ganze Ding ist meiner Meinung nach auch Mist. Ich finde auch, dass dieses Ding einigermaßen Mist ist. Das ist absolut richtig. Er wird auch am Ende gar nicht, also ich meine, das ist die eigentliche Erzählung, der Grinch wird am Ende gut, aber in diesem Teil nicht. Es gibt keine Redemption-Arc. Nichts. Es gibt keine Redemption-Arc, das macht überhaupt, es ist totaler Bullshit und dann auch noch der Hund verschwindet. Ja, was soll denn das für ein Prequel sein? Wir wissen überhaupt nicht, wie kommt Max zu ihm zurück? Das ist eindeutig eine alternative Realität. Ja, eine alternative Realität, genau, in dem der Grinch keine Redemption-Arc kriegt und in dem wir einfach durch diese Gruseltour geführt werden und ja, wir haben diese trippigen Farben und es ist alles irgendwie ganz nett und ganz witzig, aber es ist eigentlich ziemlich am Mist. Ja, ich finde, es ist viel zu busy als Animationen und Geschichte. Es ist sehr unfokussiert. Man weiß gar nicht, was wollen die mir jetzt eigentlich erzählen, worum geht es. Und es fühlt sich irgendwie an wie so ein billiges TV-Special, das irgendwie noch gemacht werden wollte, sollte, müsste. Einziger guter Moment, Max kriegt einen eigenen Song. Woohoo. Oh, stimmt, ja. Max, der fragt sich, was mache ich hier eigentlich? What am I doing here? Ist sein Song. Und das ist schön, weil Max ist einfach eine super Figur. Und ich mag Max als Gefährte des Grinchs in jeder erdenklichen Form. Das stimmt. Und es ist schön, dass er hier mal etwas mehr gewürdigt wird. Aber ansonsten, Mist. 2 von 5 Grinchs. Gibt es eine Moral, die du gefunden hast in diesem? Nope. Also man muss Halloween ist gruselig. Ja, aber das ist doch irgendwie, ich meine, natürlich hat der Original Grinch eine Lektion zu lernen. Und das irgendwie gibt es das hier nicht. Und ich verstehe, Dr. Seuss war ja einer, der auch gesagt hat, dass Kinder eine Moral auf 1000 Meter riechen können. Und dass das irgendwie einfach nicht geil ist und dass Geschichten an sich sowieso nur Moral in sich tragen. Dass man die nicht noch irgendwie Kindern überhelfen muss. Und finde ich eine lässige Haltung, haben wir beim Kindertheater ja auch. Und das Problem ist halt, dass er hier so wenig auf eine Moral geachtet hat, dass es einfach irgendwo, ich weiß nicht, wo die verschwunden ist. Irgendwie hat er es geschafft, eine ohne Moral zu schreiben. Das ist seltsam. Letzten Endes ist das Ziel dieses dieses TV-Specials einfach mal ein bisschen lustigen, unterhaltsamen Grusel zu machen für die Kinder an Halloween. Mhm. Mit einer Figur, die sie kennen, weil sie sie seit 10 Jahren im Fernsehen jedes Jahr zu Weihnachten sehen. Mhm. Meiner Meinung nach ist das so semi-gut gelungen. Ja. Übrigens, Fun Fact zwischen 2 Filmen. Dr. Seuss kommt ja eigentlich Heritage aus Deutschland. Ja. Ja. Das heißt, er heißt ja eigentlich Seuss. Ja. Und ein Mitarbeiter von ihm in dem Dartmouth Jack-O-Lantern, was er in der Jugend oder im frühen Erwachsensein gemacht hat, irgendeine Zeitschrift oder sowas, Alexander Lang, hat einen Vierzeiler darüber geschrieben. Oh. You're wrong as the deuce, and you shouldn't rejoice if you're calling him Seuss. He pronounces it Seuss. Sehr schön. Ich weiß nicht, er hat irgendwie nicht mehr viel damit zu tun gehabt, aber es ging wohl irgendwie rum, dass er eigentlich aus Deutschland kommt. Er ist in Amerika geboren, seine Eltern waren Exilanten aus Deutschland, ne? Genau, ja. Und wie er überhaupt zu seinem Dr. Seuss gekommen ist, weißt du auch, oder? Der Mädchenname seiner Mutter? War es so? Das weiß ich nicht genau. Oh, was aber er war, sagen? Er hat irgendeine Party gefeiert mit irgendwelchen Leuten. Und der Dekan der Uni, wo er war, der hat ihn halt verboten, bei den ganzen extracurricular Activities weiter mitzumachen. Ja. Er durfte also auch nicht mehr schreiben für diese Zeitschrift, die er da gemacht hat. Und dann hat er angefangen, unter Pseudonym dort zu arbeiten. Ja. Und zwar Seuss. Und das Doktor kam dann dazu irgendwann, weil sein Vater unbedingt wollte, dass er als Arzt arbeitet irgendwann. Du meinst, er war gar nicht wirklich Doktor? Er war gar nicht Doktor. Ja. Aber das finde ich eine süße Geschichte. Ja, total süß. Und er hat dann, um das nochmal zu sagen, er hat dann den Mädchennamen von seiner Mutter genommen. Die hieß nämlich Henrietta Seuss, bevor sie seinen Vater Theodor Robert Geisel geheiratet hat. Okay, das wusste ich natürlich. Okay, kommen wir zur nächsten Verfilmung. Ja, The Grinch. Grinch is the Cat in the Hat. Nochmal ein TV-Special, nochmal ein bisschen weniger als 10 Jahre später, 5 Jahre später, aus dem Jahr 1982. Drehbuch Dr. Seuss. Regie Tada. Paris. Also er macht weiter. Vielleicht versucht er einfach verzweifelt wieder an die ersten Erfolge ranzuknüpfen. Es scheint ja sehr beliebt zu sein. Ja. Und deswegen darf er ja auch wieder und wieder. Und er hat ja auch ganz andere Sachen gemacht. Ja, ich meine, Cat in the Hat war ja auch sehr erfolgreich. Genau, und ein Mashup aus seinen beiden wahrscheinlich erfolgreichsten Geschichten, Cat in the Hat und Grinch. Ja. Es fehlt eigentlich nur noch Horton, dann hätten wir sie alle vollzählig. Und er erzählt die Geschichte, wie die Katze mit Hut, Cat in the Hat und der Grinch aneinander geraten an einem eigentlich ganz gewöhnlichen Frühlingstag, wo die Katze nur ein Picknick machen will. Ich glaube, es ist der Kater mit Hut. Der es Kater ist ein Kater. Ja. Ein Katze ist die spezifisch Spezies. Ein Kater. Ich gendere die Katze. Okay, also, das fängt an mit einem pfeifenden, lächelnden Grinch, was ich sehr schön finde. Ja, und auch, wir haben es zum ersten Mal, dass der Grinch psychologisiert wird. Dazu kommen wir sowieso noch, was ein bisschen meiner Meinung nach die Ursünde der Grinch-Verfilmung ist, die haben wir hier. Und zwar ist der Grinch fröhlich, wird wach, sein Hund ist auch ein bisschen irritiert deswegen. Ja. Und dann hat er aber plötzlich diese Spiegelerfahrung. Er schaut in den Spiegel fröhlich und sein Spiegelbild, das ein bisschen anders aussieht als er, schaut bösartig zurück und sagt, hey, Moment, darf ich dich an The Grinch's Oath erinnern? Du bist böse. Du hast doch diesen Eid geschworen, böse zu sein und böse, bis alle verärgert sind. Also wir sind Anfang der 80er und jetzt sind wir voll Trippy Freud. Und der Grinch unterhält sich mit seinem Spiegelbild und das Spiegelbild sagt zu ihm, du musst jetzt aber mal wieder, ey, du kannst nicht so gut gelaunt sein, das geht überhaupt nicht. Sind die für Freud nicht ein bisschen spät dran? Irgendwie seltsam. Naja, er ist unterwegs, dann ist wieder irgendwie so ein bisschen Inspector Gadget-mäßig unterwegs. Das war er vorher auch nicht so sehr. Ein bisschen mit dem Schlitten und mit dem Zeug, aber er hat das jetzt doch sehr auf die Spitze getrieben. Ja. Das war vorher nicht so. Diesen Grinch, das haben wir nämlich auch hier zum ersten Mal, dass der Grinch ein Erfinder ist. Ja. Das ist ist im Kinderbuch nicht so, das ist in den ersten beiden Verfilmungen nicht so, aber das ist auch eine Konstante, der wir in den nächsten Verfilmungen wieder begegnen werden. Der Grinch ist extrem kreativ, wenn es darum geht, die Welt zu quälen. Und in diesem Fall richtig kreativ. Er erfindet nämlich Maschinen, mit denen er Geräusche ändern kann. Was ich sehr witzig finde. Was für eine merkwürdige Form von Sadismus. Also er ist sauer auf The Cat in the Hat und deswegen, weil die ihn Mr. Greenface nennt, was so offensichtlich gar nicht geht. Und Dann erfindet er diese Maschine, mit der er die Geräusche ändern kann. Und er zeigt es dann auch dem Kater mit Hut und sagt, hey, guck mal, was ich hier habe. Und dann fängt er an, Geräusche zu tauschen. Ja, dann hat er auch noch die Maschine, die dunkel macht. Genau, so. Das finde ich übrigens eine sehr witzige Idee, ein Dark House. Ja. Als Gegenstück zum Lighthouse, wo ein Lighthouse, ein Leuchtturm immer schön Licht, genau, punktuell Licht wirft, ist dieses Dark House sorgt dafür, dass punktuell einfach alles komplett dunkel ist. Und damit jagt er dann die Katze mit diesen beiden Maschinen. Ja. Ich finde es großartig. Also mir gefällt das tatsächlich ganz gut. Also auch das mit den Sounds, wie die dann auch dargestellt sind, mit den Waves und so weiter. Ich finde es eigentlich ganz nett. Und die Maschine, die dunkel macht, finde ich natürlich irgendwie am cleversten. Ja, die Idee ist total süß. Also dieses Spiel mit der physikalischen Realität. Ja, genau. Und die Katze mit Hut ist natürlich total schockiert von diesem ganzen Verhalten vom Grinch, weil offensichtlich ist Cat in the Hat einfach nur ein naiver, netter Typ, noch krasser als die Hus. Und er überlegt dann, warum ist der Grinch so? Tja, und dann kommen wir zur Psychoanalyse. Genau. Der legt sich in seinen Gedankenblasen, legt sich der Grinch auf ein Sofa und wird einmal abgefragt. Was ist denn los? Wie ist das Verhältnis zu deiner Mutter? Was sonst? Es sind mal wieder die Frauen schuld. Ne? Wir haben hier einen traditionellen männlichen Schurken. Wer muss schuld sein? Die Frau. Die Mutter. Die Frau. Ja, wundervoll. Und es gibt ein Lied über seine Mutter. Das ist die Lösung. Cat in the Hat kommt auf die Idee-Moment, es muss eigentlich die Mutter sein, ganz klar. Und dann singen sie dieses Lied über die Mutter, diesen Mother-Song für den Grinch. Und der muss natürlich dann weinen und ist ganz angetan und ganz bewegt. Und auch keine wirklich moralische Redemption, sondern einfach nur, er wird an seine Mutter erinnert. Und sie würde sagen, dass er ein böser Junge ist, weil er das Zeug macht. Und deswegen entschließt er sich nicht mehr böse zu sein, zumindest für den Moment. Ja, das stimmt, es gibt keine richtige, er wird nicht im Innersten erschüttert oder sowas, sondern es ist halt bloß die Mutter, die sagt, böses Kind. Ja, genau. Das ist ein bisschen blöd. Die Angst vor dem Schimpfen. Ja. Ja. Ich finde, also ich bin bei dir, ich finde diesen Soundsweeper finde ich ganz cool. Ja. Ich finde dieses Darkhouse finde ich cool und auch dieses Pink Light, was er dann irgendwie auf das Restaurant wirft mit dieser Farbenattacke, wo alles komplett chaotisch und trippy wird, das ist ganz cool. Er ist in diesem Film nicht nur ein Schurke, der Weihnachten stehlen will, sondern er will die Welt in Chaos stürzen. Er ist ein bisschen so ein Joker-Typ. Ja, genau. Ich habe mich erinnert an diese ganzen Troll-Aktionen aus der Anfangszeit des Internets, wo es populär war. Und ein Haufen Trolls in der Gegend, wie auch jetzt beim, als Elon Musk Twitter gekauft hat und alle irgendwelchen Scheiß mit diesen blauen Haken gemacht haben. Ich liebe es. Und dann gab es plötzlich ganz viele Elon Musks auf Twitter. Ja. Ich finde es super. Und so kommt mir irgendwie so ein bisschen das vor, was der Grinch da macht. Es hat natürlich mehr Impact auf die Welt, dass er irgendwie so einen Dark, so einen Schatten wirft, aber es ist irgendwie süß. Ich finde die Aktionen mehr süß, als dass sie wirklich so bösartig sind. Ja, es ist irgendwie witzig. Es ist so ein bisschen Oberbösewicht-Superschurke für Kinder. Ja, genau. Aber schon so auf James-Bond-Niveau, weil er wirklich die gesamte Welt in Chaos stürzt. Ja. Ich finde das Ende total bescheuert. Das ist total Banane mit diesem Song über die Mutter und dann muss er weinen und das ist einfach Bullshit. Ja, ja. Ja, aber es gibt eine Moral. Ja. Ja, also es ist schwer zu greifen, finde ich. Aber es gibt eine Moral. Lieber mit Kindness als mit Wut. Denkt dabei an eure Mutter. Ja, genau. Wie viele Grinches gibst du dieser Verfilmung? Zweieinhalb. Der davor, wie viel habe ich der davor gegeben? Gar nichts. Gar nichts. Was gibst du der davor? 0,5. Vielleicht okay. Ein Grinch. Zweieinhalb Grinches für den hier. Ich gebe dem hier nur zwei und vor allem, weil ich es wirklich doof finde. Und es ist einfach das Pech von diesem Film, dass er der erste ist, der das macht, wenn der Grinch psychologisiert wird. Jetzt habe ich so ein bisschen gespoilert, wie ich über die anderen Filme reden werde. Ja. Ich glaube, der Grinch ist am stärksten als Allegorie. Das heißt, je abstrakter er ist, umso besser funktioniert er. Das gilt sowohl für den Grinch als auch für die Hus. Und je mehr sie konkretisiert werden, diese Wesen, umso mehr verlieren sie dieses Abstrakte. Und dazu später mehr. 2 von 5 Grinchs. Was nämlich der große Streitpunkt ist, ist im Original die Stelle: The Grinch hated Christmas, the whole Christmas season. Now please don't ask why. No one quite knows the reason. Und dann werden irgendwelche Spekulationen angestellt, aber es gibt keine Erklärung von Dr. Seuss dafür. Der lässt das absichtlich im Dunkeln, warum das so ist. Und die Spekulationen von der Vorlage sind ja auch sehr abstrakte Spekulationen, weil es geht wirklich darum, sein Kopf ist nicht richtig aufgeschraubt, seine Schuhe drücken. Genau, es sind solche Sachen. Das ist keine Psychologisierung, sondern das ist so verzweifelt nach irgendeinem kleinen Haken, suchen nach irgendwas, was man greifen kann. Genau, ja. Ja. Ja, und ich ahne schon, ohne das vorwegnehmen zu wollen, dass wir uns in diesem Punkt vielleicht auseinander bewegen. Interessant. Das ist so ein Clickbait-Kommentar, oder? Also weiter geht's. Bleibt nach dran. Der Pause. Wir haben tatsächlich einen ganz kurzen, ganz kleinen Einwurf, bevor wir zu den großen Verfilmungen kommen, der Rat 2. Nach 50 Minuten. haben wir ein paar Gastauftritte des Grinchs, und zwar in den 90er Jahren in der Show The Wubbles World of Dr. Seuss, die von der Jim Henson Company gemacht wurde und 1996 bis 1998 in Nickelodeon gelaufen sind. Klassische Muppet-Figuren. Ja. Und zwar alles Figuren aus Dr. Seuss Büchern, die sich aber teilweise vor computeranimierten Hintergründen bewegen. Ja. Sehr irritierend ästhetisch. Okay. Und weil es eben um die Welt von Dr. Seuss geht, hat der Grinch hier auch ein paar Gastauftritte. Die Grinch-Geschichte selbst wird nicht erzählt, aber es gibt einige Episoden, in denen er vorkommt. Vielleicht um die größten zu nennen, nicht die bekanntesten. Mhm. Ich glaube, das ist so eine Obskurität aus der amerikanischen Fernsehlandschaft. Mhm. Es gibt The Song of the Zubble Wump. Eine Episode, in der Megan Mully ein Ei hütet und das wird vom Grinch geklaut und sie muss es dann von ihm retten. Okay. Dann gibt es die Episode Max the Hero, wo der Grinch sehr, sehr prominent im Mittelpunkt steht. Und zwar geht es darum, dass der Grinch und Max unterwegs sind und Max rettet einen Kinderwagen davor, wegzurollen und wird dann als Held gefeiert. Und der Grinch findet das natürlich total blöd und Max verlässt den Grinch dann auch. Und wird in der Stadt gefeiert und bejubelt. Und der Grinch vermisst ihn aber total und geht dann hin, um sich das anzuschauen. Und dann läuft Max ganz glücklich zu ihm, weil er ihn sieht. Eine süße Episode. Okay. Und dann, was ich leider nicht gefunden habe, es gibt offensichtlich eine Episode, The Grinch Meets His Max, in der die Vorgeschichte erzählt wird, wie der Grinch und sein Hund zueinander gefunden haben. Okay. Kann ich insgesamt gar nicht so viel dazu sagen. Es ist halt irgendwie so ein bisschen Muppets-Feeling. Es sind diese Wesen aus Dr. Seuss. Ich glaube, wenn man großer Dr. Seuss-Fan ist, dann hat man Spaß mit dieser Serie. Das, was ich gesehen habe, fand ich irgendwie ganz nett. Das war halt so typische, seichtere Muppets-Unterhaltung. Ja, Grinch, okay, animiert. Also, und von der Stimme her? Von der Stimme nicht aufregend. Also nichts Herausstechendes. Okay. Und das kostet, also die Puppe, die sie für den Grinch haben, die sieht irgendwie ganz cool aus. Die hat auch noch so ein bisschen dieses schmutzige, dreckige, was ich ganz nett finde. Aber das wäre es auch schon, was ich dazu zu sagen habe. Wenn ihr Dr. Seuss-Fans seid, wenn ihr alles vom Grinch sehen wollt, was jemals herausgebracht wurde, guckt euch das Ding an. Ihr findet es auf YouTube. Suchbegriff Wubbles World auf Dr. Seuss und dann Grinch oder Max und irgendwie werdet ihr die Dinger finden. Ja. Kommen wir zum ersten Langfilm. Der Grinch hat einen Langfilm erhalten. Im Jahr 2000, Regie Ron Howard mit Jim Carrey als Grinch. Wie zur Hölle ist Ron Howard zu diesem Film gekommen? Hältst du Ron Howard für einen guten Regisseur? Oh Gott, ist das gemein. Das ist so eine Frage. Was hat denn Ron Howard alles gemacht? Also woher kennen wir Ron Howard? Ron Howard war lange so ein bisschen für die Studiofilme, für die Popcorn-Filme aus der zweiten Reihe verantwortlich. Splash zum Beispiel, eine Jungfrau. Tom Hanks verliebt sich in eine Meerjungfrau, gespielt von Daryl Hannah. Cocoon, der wirklich ganz interessant war, wo Außerirdische ihre Kokons in einem Seniorenheim ablegen und die Senioren baden dann mit den Kokons und werden plötzlich wieder ganz jung und frisch. Ist ein bisschen gruselig, ne? Ja, durchaus. Bekanntere Filme von Ron Howard finden wir vor allem in den späten 90ern und zwar Apollo 13, für den er auch einen Oscar gewonnen hat. Entschuldigung, hat er nicht. Okay. Apollo 13. A Beautiful Mind, für den er den Oscar gewonnen hat, für den besten Film und als bester Regisseur. Und in jungen Jahren Frost Nixon, wo er zumindest nominiert war für einen Oscar. Ja. Und Solo Star Wars Story hat er auch Regie geführt. Ron Howard hatte immer so ein paar Hits. Ja, ja. Also gerade so in den Mitten 90ern, in einem fernen Land ist auch einer davon. Ich weiß aber nicht, wie sehr sein Regie können dafür verantwortlich ist. Und Apollo 13 wird einfach von Tom Hanks gerockt. Das stimmt. Und A Beautiful Mind wird halt auch irgendwie von Russell Crowe gerockt. Ich habe bei einem Projekt mitgewirkt, wo Ron Howard Regie geführt hat. Allerdings eine Serie und da ist ja bei jeder Episode noch ein anderer Regisseur dabei. Und in meiner Episode war nicht Ron Howard da. Sondern es gab einen anderen Regisseur. Und die Serie Genius über Einstein. Ah. Und das, ich fand das Konzept an sich sehr gut und die Idee und die Umsetzung war auch nicht so schlecht. Also das Problem ist bloß, ich kann es ihm jetzt nicht zuordnen leider, weil ich kann nur beurteilen, was derjenige gemacht hat, mit dem ich da gearbeitet habe, und der war sehr gut. Okay. Naja. Um noch kurz die Reihe der berühmten Namen abzuschließen, also Jim Carrey als Grinch haben wir schon gesagt, Jeffrey Price und Peter S. Seaman haben die das Drehbuch geschrieben. Die haben unter anderem Roger Rabbit das Drehbuch geschrieben, was so ihr berühmtes ist. Mhm. Und der Erzähler in diesem Fall Sir Anthony Hopkins. Ich weiß nicht, ob er damals schon Sir war, aber Anthony Hopkins ist unser Erzähler. Ja, das finde ich auch wieder sehr schön, weil auch Sir Anthony Hopkins mit Horrorfilmsachen durchaus bekannt geworden ist. Tatsächlich, stimmt, ja. Was eine schöne Parallele zu Boris Karloff macht. Ja, und um vielleicht noch kurz, bevor wir zu dem Film selbst kommen, darin einzusteigen, wie der Film überhaupt entstanden ist, weil Dr. Seuss ist im Jahr 1991 gestorben und der hat sich immer dagegen gesträubt, die Filmrechte zu verkaufen. Für vor allem eine Live-Action-Sache. Ja, eine Langfilmverfilmung von seinen kurzen Büchern. Seine Witwe, Audrey Geisel, hat dann in den 90ern angefangen, Deals zu machen über Merchandising, verschiedene Dinge. Also wir reden von Kuscheltieren, wir reden von Kleidung, wir reden von CDs. Und 1998 hat sie dann was wirklich Großes gemacht. Sie hat eine Auktion gestartet für die Verfilmung von How the Grinch Stole Christmas. Und sie hat aber Bedingungen gestellt. Und es ist wirklich, es sind großartige Bedingungen. Möchtest du, soll ich? Nein, mach du mal. Also, erstens. Wer auch immer das macht, muss bereit sein, 5 Millionen zu bezahlen plus 4% des Boxoffice-Erlöses, 50% des Merchandising-Revenues und alles, was mit Musik zu tun hat, und 70% Income from Book-Tie-Ins. Okay. Außerdem, der Schauspieler, der den Grinch spielt, muss von seinem Status mindestens auf dem Niveau von Jack Nicholson, Jim Carrey, Robin Williams oder Dustin Hoffman sein. Ich finde diese Zusammenstellung super. Das ist super, oder? Ja. Und als Regisseur soll jemand genommen werden, der mindestens $1 Million mit einem seiner letzten Filme gemacht hat. Und dann, und was für ein absurder Bedingungskatalog. Und die Filmstudios haben sich draufgestürzt, ne? Es gab mehrere Pitches von großen Studios. Ich habe gerade die Vorstellung davon, wie ein Haufen Undertaker zum Grab von Dr. Seuss gehen, weil er sich so viel umgedreht hat, dass das ganze Ding wieder neu gemacht werden muss. Der muss doch, also, das muss doch schrecklich für den gewesen sein. Wenn der das irgendwie gewusst hätte, der wäre ja, also, im Kreis gehüpft und hätte alle zur Sau gemacht. Es ist so grotesk. Und es ist, keine Ahnung, ich kenne natürlich Audrey Geisel nicht, aber es wirkt so wie, okay, er ist unter der Erde. Ja. Jetzt machen wir Geld draus. Jetzt machen wir richtig Geld damit. Es ist irgendwie, es hat wirklich was Dreckiges, diese ganze Entstehungsgeschichte. Es fühlt sich nicht gut an. Und Universal Pictures hat dann auch als erstes, hat mit zu denen gehört, die als erstes gepitcht haben, mit Brian Gaser und Gary Ross. Ja. Und wurde aber abgelehnt und dann hat es Howard mit rein, der so einfach helfen sollte, das ganze Ding zu pitchen. Und dass er Regie führt, hat dann offensichtlich die Audrey Geisel überzeugt, dass sie die Filmrechte Universal gibt. Aber was hat sie davon überzeugt, dass Ron Howard so eine fantastische Welt entstehen lassen kann, die so, also wie wir jetzt den Film sehen, hat das offensichtlich irgendwie hingekriegt, das so zu hinzubiegen, aber das war ja nicht ersichtlich aus dem, was er vorher gemacht hat. Also für mich nicht. Also ich kann mir vorstellen, man guckt auf Ron Howard im Jahr 1998, 1999 und dann guckt man auf Zahlen und denkt so, ja, okay, das läuft. Ja, aber das ist ja nur eine reine Produzentensicht, ne? Das ist halt nichts damit zu tun, was künstlerisch wertvoll irgendwie möglich ist. Ich glaube nicht, dass sie bei der Entscheidung, als es darum ging, wie wird das verwertet, irgendwie eine künstlerische Sicht draufgelegt hat. Meine Güte. Also wenn so eine Auktion gefahren wird, dann klingt das doch schon sehr, ja, wir wollen das Ding ausschlachten. Mhm. Und wenn davor offensichtlich diverse Merchandising-Deals gemacht wurden, dann klingt das doch schon sehr danach, als ob nicht das Künstlerische im Mittelpunkt steht, sondern eher das Finanzielle. Und dann hat sie Ron Howard gesehen, hat gesehen, oh, der hatte Erfolg mit seinen letzten Filmen. Mhm. Die haben Geld gebracht, das waren Box-Office-Hits. Naja, der wird das schon hinkriegen. Ja, jetzt werden auch gleich böse Mails von Produzenten eingehen, die sagen, ja, selbst wenn wir an Geld denken, denken wir zumindest daran, jemanden zu engagieren, der das schon mal erfolgreich gemacht hat, was wir wollen und nicht irgendwie irgendwas erfolgreich gemacht hat. Es gab offensichtlich von Universal kurz die Überlegung, Tim Burton zu nehmen. Ja, der war angeblich in einem anderen Projekt gefangen, aber ich weiß nicht, ob das stimmt oder der einfach nur gesagt hat, hard pass on me. Es ist wirklich so, ich denke, man guckt auf den Pitch und denkt sich erstmal, oh, will ich das wirklich in meiner Vita haben, so eine anderthalbstündige Variante, auch Jim Carrey ist so, Jim Carrey hatte das damals nicht nötig, ne? Ja. Die Frage ist, was hat ihn dazu getrieben zu sagen, okay, Cringe, das ist geil, das will ich machen. 1,5 Stunden Cringe will ich spielen. Vielleicht war es für Jim Carrey wieder die Möglichkeit, einfach so auszurasten sein Talent zu zeigen, weil der Cringe natürlich eine Rolle ist, wo man sich sehr viel vorstellen kann, was so Facial Expression betrifft und was so Bewegungen betrifft. Da war es vielleicht wirklich eine künstlerische Entscheidung, dass Jim Carrey gedacht hat, hey, das macht Spaß, das will ich machen als Schauspieler. Ja. Also jetzt, es klingt alles so, als ob ich Ron Howard in die Pfanne werfen will und sagen will, der hat keine Ahnung von nix, aber das stimmt ja nun auch nicht. Ich bin bloß irritiert davon, dass sie ausgerechnet ihm das irgendwie hingegeben haben. Und er hat sich ja voll reingeworfen. Er hat ja wirklich was völlig anderes gemacht, als das, was er so, ne, weil er gedacht hat, okay, gut, ich bin jetzt das Chamäleon, der Chamäleon-Regisseur, der muss jetzt gucken, was braucht diese Story. Hat sich selbst ein Konzept überlegt und ist damit 100% reingegangen, ne? Ja. All in. Also ganz, ganz wesentliche Änderungen, die Rolle der Cindy Lou Who, die im Buch auf einer Seite, auf zwei Seiten vorkommt, die wird hier ausgebreitet als eine wichtige Protagonistin. Ja, womit wir wieder bei dem Punkt wären, dass du jemanden brauchst, der den Mittler spielt zwischen dem Zuschauer und dem Grinch. Der Grinch kriegt eine Backstory. Und zwar nicht einfach nur eine Backstory, sondern der Grinch kriegt eine richtige Geschichte, wie er nach Whoville gekommen ist und wie er der werden konnte, wer er ist. Inklusive Love Interest. Ist dieser Film ein Kinderfilm? Ich weiß ja nicht. Also an manchen Stellen denkt man, okay. Aber ich glaube, das ist wie bei vielen Kinderfilmen auch heute noch, dass man viele Gags über die Köpfe der Kinder hinweg macht. Der Film hat was wir sehr oft finden bei so Kinder- und Familienfilmen in den späten 90ern, Anfang 2000er, dass sie versuchen, das erwachsene Publikum auch abzugreifen und auch das jugendliche Publikum, indem sie sehr edgy sind und vor allem indem sie sehr naughty sind. Mhm. Wir haben sehr viele nicht jugendfreie Witze. Wir haben sehr viele, nicht nur Pupu- und Kaka-Witze, sondern auch wirklich sexuelle Anspielungen. Ja. Guck mal, das Kind sieht aus wie dein Boss. Ach, so funktioniert das. Also solche Sachen, ja. Genau sowas, wo die Erwachsenen lachen, sich auf die Schenkel klopfen und die Kinder mitlachen, weil die Erwachsenen lachen, aber nicht so ganz verstehen, dass es gerade um Sex geht. Ja. Und es sind relativ billige Gags, muss ich sagen. Also diese sexuellen Sachen sind schon sehr, sehr billig irgendwie. Aber ja, ich hatte aber auch ein bisschen meinen Spaß dabei. Also dieser Film ist aus dem Jahr 2000. Mhm. Das ist the most 90s thing, was man sich vorstellen kann. Das ist so überdreht. Es ist alles drin, was einen 90er-Jahre-Film ausmacht. Wir haben erstmal, der Kameramann ist betrunken. Dutch Angle. Ja, es ist schrecklich. Jedes Bild ist schief. Ja. Halt die Kamera gerade. Du, aber 90 Grad Winkel. Ein bisschen. Nimm eine scheiß Wasserwaage, mach irgendwas. Ja, aber das ist dynamisch. Wir haben nicht nur die schiefen Winkel, wir haben die Fischaugen. Ja. Ich liebe Terry Gilliam, aber Terry Gilliam ist dafür verantwortlich, dass jeder scheiß Regisseur in den 90er Jahren gedacht hat, eine Fischauge. Ich wollte dich die ganze Zeit fragen, warum ich bei diesem Film die ganze Zeit an Brasil denken muss. Fischauge! Es hat was mit dem Fischauge zu tun, aber es hat auch was mit den muted Farben zu tun, muss ich sagen. Die Farben sind ja nicht knallbunt, also es ist eine bunte Welt theoretisch, aber das muss dein Hirn mit ergänzen, weil eigentlich die Color Correction ist so, dass alles sehr runtergezogen ist farblich. Und das sieht man, wenn man so mal einen Vergleich bei YouTube eingibt, Grinch Version 1 gegen Grinch Version 2. dann siehst du erstmal, wie blass eigentlich dieser Film ist. Ja. Im Gegensatz zur 2018-Verfilmung zum Beispiel. Dann haben wir die Sets, die alle so ein bisschen, also so eine leichte Expressionismus-Referenz haben. Mhm. Alles so ein bisschen bestimmt, bizarr, ja, übertreten. Ja. Aber auch ganz krass diesen 90er-Jahre-Rave-Look drin. Die Who's in diesem Film sehen alle aus, als wären sie gerade von einer Rave-Party gestolpert. Stimmt. Wir haben diese breiten Hosen, wir haben diese breiten Jacken. Es ist alles so überdreht. Es ist wirklich Love Parade, aber nach 7 Stunden Love Parade. Gott, du hast recht. Es ist mir überhaupt nicht aufgefallen, dass das ja die Referenz ist. Aber es ist natürlich, er hat sich natürlich was dabei gedacht. Er hat ganz viele Kostümdesigner da dran gesetzt und gesagt, hier, guck mal, da macht was Besonderes mit der Körperlichkeit dieser Hus. Und er hat ja auch viele Zirkusartisten dafür, ja, verpflichtet, weil die sich auf eine bestimmte Art und Weise bewegen sollten und so und kleine Unfälle im Hintergrund passieren sollten, die natürlich irgendwie nur von Artisten gemacht werden können. Also ich finde die Dedication schon sehr beeindruckend. Fall. Auch wirklich, er hat die Sets sind per Hand gemacht. Es ist, ja, es ist gerade so, die Zeiten, der das so ein bisschen über so, kippt. Mhm. Und es gab dann gerade Anfang der 2000er so Momente, wo viele Regisseure, inspiriert von George Lucas, mhm, durch seinen neuen Star Wars Filme angefangen haben, Filme nur noch in Green Rooms zu, ja, machen. Ach, und wir haben hier wirklich die Dedication, dass ein gesamtes Whoville aufgebaut, mhm, wurde, dass dieser Berg aufgebaut wurde, dass die Höhle des Grinchs aufgebaut wurde. Ja. Aber auch hier, es ist alles von der Ästhetik so 90er. Es ist, mhm, alles wild überdreht. Es sind merkwürdige Geräte drin, die viel zu große Buttons und viel zu große Hebel haben. Das ist toll. Ich mag's total. Und dann auch die Figuren bewegen sich auch entsprechend in diesem Setting. Es ist, mhm, alles sehr überdreht und, ja, sehr laut. Ja. Der Film macht sehr viel, dass man am Anfang absolut auf der Seite des Cringes ist. Ja, natürlich. Weil die Whovillianer, die sind wirklich nervig. Die sind laut, die sind überdreht und die sind auch bösartig. Die ärgern ihn. Einer der Gründe, warum ich glaube, dass ich in einem Terry Gilliam-Film bin manchmal, weil die wirklich so, diese Hektik und dieses Laute und so, ne, diese Ekelhaftigkeit, die durch auch die Kameraarbeit und, yeah, so weiter und die Nähe manchmal, dieses Fischauge, das macht so eine ganz ekelhafte Atmosphäre dieser Whovilles. Und das finde ich beeindruckend. Also das muss man erstmal hinkriegen. Ja. Na, es ist ja auch ein bisschen Ziel des Films, ne? Der, ja, ja, der Grinch, genau, wird insofern vermenschlicht, dass die Whovilles im Gegensatz zu den anderen Verfilmungen, die wir bisher hatten, mhm, nicht die netten, sympathischen Naivlinge sind. Genau. Sondern die sind egomanisch, das sind Nervbeute, die laden ihren Müll bei ihm ab, mhm, die belästigen ihn, indem jugendliche Raver, ja, nach oben auf den Berg klettern, um Klingelstreiche zu machen, um als Mutprobe zu gucken, ja, wie weit sie sich an die Höhle vom Cringe ranwagen. Was übrigens eines der tollsten Intros von Max ist. Ja. Also Max, der dann, wo der große Hund rauskommt und richtig laut brüllt und, ja, dahinter ist Max. Ja, ja, ja, das ist süß, das fällt in diesen Trichter rein. Ja. Und sie sind richtig konsumgeil. Also dass diese potenzielle Konsumkritik, die wir in der Vorlage haben, mm, die wird hier sehr krass ausgebreitet, weil die Who's bei ihrer Weihnachtsvorbereitung vor allem Geschenke, ja, stapeln. Ja, ja, und es gibt, ja, dieses Geschenke-Fegefeuer. Wir haben es auch zum ersten Mal, dass der Cringe aktiv nach Whoville geht, mm, und, stimmt, da reingerät in der Vorweihnachtszeit, mm, und in diesem Chaos drin ist und von diesem Chaos auch total genervt ist. Ja, man stellt sich die Frage, warum geht er da überhaupt hin? Ja. Das ist so ein bisschen das Ding. Es wird in der 2018-Verfilmung wird das anders gelöst, aber hier fragt man sich so ein kleines bisschen, warum? Das, ein Problem, was ich mit dem Film habe, weil er in diesem Film viel mehr Freude an seinen Trollaktionen hat. Ja. Also die Whovilles sind total nervig. Wir können, mhm, potenziell können wir den Cringe besser verstehen, warum er genervt von ihnen ist. Mhm. Aber dann kriegt der Cringe hat sehr viel Spaß in diesem Film. Ja. Er ist die ganze Zeit unterwegs, um zu ärgern. Und es wirkt gar nicht so sehr, als ob er gestresst wäre von dem Weihnachtsfest, sondern es ist für ihn die Möglichkeit, Chaos zu stiften. Er fährt nach Whoville, er verkleidet sich und, mhm, er wirft Geschenke weg und er packt die Cindy Lou Who, die eben diese etwas prominentere Rolle hat, packt, mhm, er dann in Geschenkpapier ein. Mhm. Er ist einfach bösartig in Whoville unterwegs und macht fiese Sachen. Aber jetzt kommen wir zum großen Punkt, der uns, glaube ich, auch ein bisschen auseinanderbringt. Die Motivation ist das, was uns auseinanderbringt. Aber das, was ich geil finde am Grinch und was ich auch andeutet in den anderen Verfilmungen, ist, dass er so leicht naive Böshaftigkeiten macht. Ne? Er bringt die Post durcheinander. Ja. Da stehen die Adressen drauf. Das ist nicht besonders bösartig. Da kriegt halt, jetzt stellt sich halt mal jemand hin und sortiert das neu. Was soll's? Und wenn er sie einwickelt, Cindy Lou, das ist jetzt nicht unbedingt die größte Bösartigkeit der Welt. Und er hat wahnsinnig viel Spaß bei irgendwelchen süßen Boshaftigkeiten, die überhaupt nichts sind. Ja. Und das finde ich total schön. Ich finde, dass das bei anderen Verfilmungen, das ist ja fast ein bisschen zu böse. Also bei Halloween oder sowas, ne? Mhm. Aber es ist, glaube ich, mehr im Sinne von Dr. Seuss, der wollte den schon auch wirklich bösartig haben. Aber ich mag ihn sehr, sehr gern in dieser Naivität, weil das sein Herz ein bisschen betont, was am Ende rauskommt. Dr. Seuss, also wenn wir ganz streng nach der Vorlage gehen, wollte Dr. Seuss, dass es einen Masterplan gibt. Der Grinch ist genervt von allem und hat Angst davor, warum auch immer, man weiß nicht genau. Und er hat einen großen Masterplan, um diesmal Weihnachten komplett zu versauen. Mhm. Bei diesem Grinch hier haben wir so einen grundsätzlichen Spaß an Bösartigkeiten und an ganz vielen kleinen Bösartigkeiten, die dann eben kumulieren in diesem großen Plan. Jetzt klaue ich das komplette Weihnachten. Ja, es ist ja auch so, dass wenn man sich die Originalgeschichte anschaut, dann hast du im ersten Drittel des Films so ein bisschen den ersten Teil der Geschichte. Dann kommt eine Stunde lang irgendwelcher anderer Kram, der mit reingepfropft wurde in den Film. Und dann ganz am Ende nimmt er wieder den eigentlichen Faden des Originals auf. Wir haben hier diese wirklich gewaltige Origin-Story. Wir erfahren, dass der Grinch wie alle anderen Babys nach Whoville gebracht wurde und dann bei diesen beiden Damen gelandet ist. Mhm. Ein lesbisches Ehepaar. Was ich sehr schön finde. Ja, tatsächlich. Die sich auch wirklich liebevoll um ihn gekümmert haben. Es wird zwar gezeigt, dass er anders aussieht als die anderen, aber die beiden sind total nett zu ihm. Die ziehen ihn ganz normal groß. Ja. Und er ist schon so ein Weihnachtsgrinch. Auch ohne die Origin-Story hat gezeigt, dass er Weihnachten nicht so geil findet. Mhm. Und dann gibt es aber einen Vorfall, der das endgültig besiegelt. Und zwar ist er in der Schule und der spätere Bürgermeister, der hier als Antagonist, als tatsächlicher Antagonist eingeführt wird, der war bei ihm in der Klasse als Junge. Und war ein ziemlicher Bully und hat ihn geärgert. Und Grinch schwärmt für Martha und will ihr auch ein Geschenk machen. Und wird dann aber vom Bürgermeister fertig gemacht wegen seiner Haare im Gesicht. Was dazu führt, dass er sich rasiert. Und dann hat er überall diese kleinen Pflaster, weil er sich halt als kleines Kind nicht besonders gut rasiert hat. Ja. Und dann lachen ihn alle aus und dann zieht er zu diesem Berg, wo er seitdem lebt. Und wir fragen uns, warum haben ihn seine Mütter nicht abgeholt? Haben die gesagt, okay, jetzt ist er halt weg? Da gibt es vielleicht eine kleine Lücke in der Erzählung. Wie hat er als Kind da überlebt? Gibt es so eine Geschichte des Kindes, Grinch, der dann über den Berg wandert und erstmal Tiere jagt, bevor er feststellt, dass Flaschen seine bevorzugte Nahrungsquelle sind? Ja, das gibt eine ganz lange Geschichte, die sie auch gedreht haben. Das wurde dann leider rausgeschnitten. Sie haben das alles sehr gut motiviert. Boah, ja, das hast ich, du alles ich, nicht mitbekommen. Glaube ich total. Und genau, das ist diese Origin-Story. Und das ist insofern auch wesentlich, weil wir haben mit dem Bürgermeister einen ganz klaren Antagonisten, der auch so der Antipathieträger ist, der uns den Grinch sympathischer machen soll. Und zwar gespielt von Jeffrey Tambor, um den Namen zu sagen, weil ich den wirklich irgendwie witzig fand, den Bürgermeister. Ja, der hat es gut gemacht. Martha, die Love Interest, hast du sie erkannt? Ja, natürlich. Großartige Schauspielerin. Christine Baranski, die man vor allem kennt, ich kenne sie vor allem aus Big Bang Theory, wo sie die kaltherzige Mutter des Protagonisten Leonard spielt. Oh, okay. Die Bücher geschrieben hat, warum sie es bereut, ein Kind gekriegt zu haben. Oh Gott. Die spielt das großartig. Ja. Sie haben auch so albern ich das finde, diese Love-Geschichte, diese Liebesgeschichte da einzubauen, ist diese Martha wirklich interessant geschrieben, weil sie sagt, Cindy Lou forscht hinterher, was mit dem Grinch passiert ist und Martha sagt dann, ich war nie in den Grinch verliebt und sie kriegt ständig Szenen, wo gezeigt wird, wie sehr sie für den Grinch schwärmen und er macht irgendwas Böses und sie schaut und sagt so, oh, diese Stärke, diese Muskeln. Ja, genau. Also, es ist eine tolle Rolle, sie ist wirklich, es ist total albern, es ist für Erwachsene geschrieben, es hat nichts in diesem Film verloren, aber es ist wirklich super. Ja, ich find's toll. Also natürlich gibt's ein paar kleine Lücken, ne? Wie hat er überlebt als Kind und so weiter, gut, das gibt's in in den meisten Filmen. Es ist auch gar nicht die Aufgabe dieses Films, glaube ich, das alles wirklich ernsthaft durchzuziehen. Der Film nimmt sich nicht ernst, habe ich das Gefühl. Nimmt auch nicht unbedingt ernst, das alles so minutiös erklären zu müssen. Es ist ja kein Christopher Nolan, der irgendwie Batman neu erfindet. Oh, stell dir mal vor, sie hätten jetzt noch so 20 Minuten erklärt, wo alles nochmal ausgebreitet wird auf dem Text. Ja. Was ich dem Film zugute halte, ist der erste Versuch, die Hus irgendwie den Husten Charakter zu geben. Ja. Die Hus werden mit ihren kleinen Nasen gezeigt und auch so ein bisschen insektenartig. Ja, das Tolle finde ich halt, wie er die Hus zeichnet mit ihrer völlig übertriebenen Konsumbesessenheit. Das finde ich super. Das ist natürlich das, was ich sehen will als Zuschauer, um den Gegensatz zum Grinch zu haben, um auch dem Grinch eine Motivation zu geben und warum der so darauf abfährt. Und da kommt unsere Zweiteilung vielleicht. Ich finde das komplett kaputt. Das funktioniert meiner Meinung nach überhaupt nicht, weil das Grundkonzept vom, also es ist, die haben den Grinch nicht verstanden. Es ist nicht so schwer. Es ist ein 30-seitiges Kinderbuch. Es ist nicht so schwer, dieses Buch zu verstehen. Sie haben das Buch nicht verstanden. Ich finde, du hast das Buch nicht verstanden. Ich finde es genau richtig. Es ist genau die einzige Möglichkeit, warum der Grinch überhaupt so dort gelandet ist, wo er gelandet ist. Und ich kann ihn voll verstehen und ich bin auch dort. Wir haben in diesem Buch zwei abstrakte Entitäten, die als Allegorie für spezifische Formen, für spezifische Verhaltensweisen zum Weihnachtsfest stehen. Und zwar haben wir zum einen die Hus, die sich einfach auf Weihnachten freuen und einfach Weihnachten feiern. Und wir haben den Cringe, der Weihnachten doof findet. Ja, aber die abstrakte Entität des Cringes, der Weihnachten hasst, der weiß nicht, worum es geht an Weihnachten. Und der lernt seine Lektion innerhalb des Buches. In diesem Film lernen die Hus die Moral. Das macht überhaupt keinen Sinn. Sehr gut. Nein, aber weil der Grinch ist doch die moralische Instanz der ganzen Geschichte. Du hast das Original nicht verstanden. Der Grinch ist nicht die moralische Instanz der Geschichte. Der Grinch denkt, Weihnachten ist scheiße. Er weiß, warum Weihnachten scheiße ist, weil es eben darum geht. Und die Hus stehen quasi für das universelle, gesamte Weihnachten feiern. Und das umfasst eben viel mehr. Und das ist die Lektion, die der Grinch lernen muss. Die Lektion ist, wenn du denkst, du bist irgendwie komisch, du bist irgendwie anders, mit dir stimmt was nicht, dann guck dich einmal um, ob du nicht vielleicht unter Idioten bist. Das ist die Lektion. Aber wenn der Grinch sich umguckt und feststellt, dass er unter Idioten ist, dann steht er oben mit dem Schlitten und unten stehen die Leute und sagen, meine Geschenke wurden getan, das ist doch alles voll Kacke. Aber das ist ja nicht der Fall. Die Einzige, die nicht der Idiot ist, ist Cindy Lou. In diesem Film, genau. Aber den Leuten ist es in dem Film, in dem Originalbuch, als Verkörperung des Weihnachtens, der Weihnachtsfreude, ist den Leuten vollkommen egal, ob es Geschenke gibt oder ob es Bäume gibt oder ob es Schmuck und Essen gibt, sondern sie haben einfach Freude an Weihnachten an und für sich am Gedanken. Okay, also folgendes. Dr. Seuss hat sein eigenes Buch nicht verstanden. Dr. Seuss hat mit dem Film nichts zu tun. Achso, Dr. Seuss hat sein Buch nicht verstanden. Okay, ja. Finde ich super. Ich bin immer voll auf postmoderner, dekonstruktivistischer Interpretation. Scheiß auf die Hermeneutik. Aber nein, in diesem Fall ist es wirklich, es macht die Moral von dem Buch kaputt, weil die Hus die Moral, weil die Hus funktionieren nicht mehr als Allegorie. Die funktionieren einfach nicht mehr, weil sie individualisiert werden. Ja, aber natürlich funktionieren sie als Allegorie. Als Allegorie für die beschissene Weihnacht, die wir haben. Das klingt so bitter. Das ist es auch. Guck dich um. Amazon und Co. Also ich sag nur... Genau, du bist der Cringe gerade. Weihnachten ist aber so viel mehr. Ja. Darum geht's nicht. Es geht um Freude. Ja, aber damit der Grinch und die Leute ihre Lektion lernen können, müssen wir die natürlich vorher so zeigen, dass sie eine Fallhöhe bekommen. Wir müssen ihnen ja die Möglichkeit geben, was dazu zu lernen. Ja, der Grinch ist doch der dazu lernt. Der Grinch ist der denkt, es geht bei Weihnachten nur um die Geschenke. Es geht um nichts anderes. Und der aber Grinch warum denkt er das? Der muss das ja auch denken, weil irgendwie es ein Vorbild dafür gibt. Nee, der Grinch ist ja... Das sieht es ja nicht aus der Luft. Der Grinch ist ja kein Lebewesen, sondern der Grinch ist eine Allegorie. Der Grinch ist der Grundgedanke, Weihnachten ist nur für die Geschenke. Und wenn der Grundgedanke von Weihnachten ist mehr, jetzt auch der Gedanke ist, Weihnachten ist für die Geschenke, dann gibt es den Gedanken, Weihnachten ist mehr überhaupt nicht mehr. Dann gibt's doch, nur noch, den hat ja sie. Genau, das ist die, nee, aber sie ist eine existenzielle Krise. Sie hat nicht eine existenzielle Krise, sie ist eine existenzielle Krise. Cindy Lou in diesem Film. Lass uns über Cindy Lou Who reden. Okay. Gespielt von Taylor Momsen, die offensichtlich Kinderfilme gespielt hat. Mittlerweile ist sie erwachsen. Ja, sie ist, natürlich. Sie macht Musik. Ja, sie sieht aus wie so eine Avril Lavigne für später halt. Wolltest du für Arme sagen? Nein. Ich hoffe doch vielleicht nicht. In diesem Film ist sie so ein bisschen. Sie ist eine Existenzkrise, ne? Sie läuft ja die ganze Zeit rum, worum geht das? Was, ist ja, das? was soll das hier? Und ich kann sie verstehen, weil wenn ich in diesem Film gelandet wäre, hätte ich auch eine Existenzkrise. Nicht nur in diesem Hubel, sondern auch in diesem Film. Und sie glaubt, sie kann diese Krise lösen, indem sie gütig ist. Und zwar will sie eigentlich dem Cringe helfen, ne? Sie schlägt vor, dass der Cringe Cheermeister werden soll. Ja. Und das Ding ist ja, sie sagt ja ganz eindeutig, sonst wäre sie so nicht geschrieben und so, sonst würde sie auf den Gedanken auch nicht kommen, dass die Who's das auch mal für sich in Anspruch genommen haben, ihren Gedanken von Weihnachten, ohne diese ganzen Geschenke und diesen ganzen Scheiß drumherum. Es gab das ja mal, offensichtlich. Okay, pass auf, ja? Hot Take. Ja. Dieser Film präsentiert uns ein alternatives, postapokalyptisches Whoville. Genau. In dem der Cringe nie existiert hat. Was? Und jetzt irgendwann existiert. Und deswegen ist das komplett verdorben, weil es diese Möglichkeit der weihnachtlichen Moral nie gab. Nee, das funktioniert auch nicht. Nee. Es ist auf jeden Fall postapokalyptisch. Da gebe ich dir vollkommen recht. Deswegen denke ich auch immer an Brasil die ganze Zeit. Ich glaube, es ist einfach 90er. Das soll gar nicht postapokalyptisch sein. Das soll einfach bunt und laut sein. Ist mir doch egal, was es sein soll. Es ist das, was, das sagst du immer, Flo. Es ist in meinem Auge. Ja, los, gib's mir. In meinem Auge entsteht der Film, nicht im Auge des Filmemachers. So. Also ich glaube, es ist ein 90er-Hubel und so waren die 90er. Wir sind in einer schrecklichen Zeit groß geworden. Wir haben es verdrängt. Aber Ende der 90er, man sagt immer, das waren so die unschuldigen Zeiten. Nein, das war unsere Ästhetik. Oh Gott, nein, Flor. Das la la la la la la. Und Cindy Lou Who hat eben diese Krise, weil sie in diesen Zeiten leben muss. Ja. Aber Cindy Lou Who ist auch voll nervig. Ja, natürlich, aber welches Kind ist nicht nervig? Und ich verstehe nicht die Entscheidung von dem Film, die Cindy Lou Who immer Spaß haben zu lassen. Weißt du, der Cringe lässt sie durch eine Falltür fallen. Ja, genau, und dann rutscht sie die Rutsche und dann hat sie Spaß. Und du bist nur genervt davon. Ja, gib dem Kind, gib eine Fallhöhe. Das Kind muss auch mal Angst haben. Ja, das Kind sollte auch mal Angst haben, das stimmt schon. So desensitized bei Movies and Television. Danke für den Bruch der vierten Wand. Ja, ich mag den Bruch der vierten Wand. Das war tatsächlich eine sehr witzige Szene. Ja. Ja, natürlich, das stimmt. Man hätte ihr geben können, dass sie zwischendurch auch mal Angst hat, weil eigentlich nimmst du dann nichts mehr ernst, weil sie steht vor allem total angstfrei und macht mit. Und dann hast du natürlich keinen ernsthaft gefahrvollen Moment. Das stimmt schon. Aber ich fand es auf der anderen Seite einfach nur süß, wie sie dann da irgendwie einfach kichernd durch alles durchgeht. Mhm. Und natürlich hat sie ihre ernsten Momente. Vieles davon, was sie sagt, was sie für Situationen herstellt, sind dann ernst und ernüchternd. Ja. Gehen wir mal weiter. Wir gucken mal, was für Aspekte dieser Film noch zu bieten hat. Gehen wir doch mal an den großen Aspekt Jim Carrey. Jim Carrey ist großartig. Danke. Jim Carrey macht seine Jim Carrey-Show. Ja. Und bei dieser Figur funktioniert das. Ja. Es gibt viele tolle Szenen. Ich liebe es, dass sie es so gemacht haben. Beziehungsweise ich will nicht wissen, wie viel davon improvisiert ist von Jim Carrey. Ich glaube, viel. Ja. Ja, ich liebe es, dass wir zum ersten Mal sehen, dass wenn sein Herz wächst, dass das verdammt nochmal wehtut, wenn so ein Herz in der Brust wächst. Großartige Szene, einfach wie Jim Carrey sich über den Boden schleudert. Ah, I'm feeling! Das ist gut. Jim Carrey im, was war es, Ochsenhaar, ne? Grün gefärbtes Ochsenhaar Jack-Haar. Trägt er als Kostüm. Jackhaar. Ja. Und das Kostüm ist übrigens auch gut, um das kurz zu erwähnen. Ja, ich finde es großartig. Und Jim Carrey schafft es sehr gut, diese Physiognomie des Cringes auszuspielen. Er hat keine Angst davor, Bauch zu zeigen. Mhm. Er hat keine Angst davor, hässliches Gesicht zu zeigen, hässliche Bewegungen. Mhm. Und gleichzeitig eben, wie man es von Jim Carrey gerade aus den 90ern kennt, wirklich überdreht, in dieser Rolle abzugehen. Und es macht Spaß. Jim Carrey ist toll. Ja. Also man kann diesem Entertainment-Faktor nicht zu viel beimessen. Eigentlich trägt er den ganzen Film so weit, dass alles andere, alle Schwächen unterm Teppich gekehrt werden können. Aber Jim Carrey ist auch ein Problem, weil der Cringe so unterhaltsam ist, weil Jim Carrey so unterhaltsam ist, hat der Cringe in diesem Film viel zu viel Spaß. Der Cringe ist eigentlich eine introvertierte Figur, die zurückgezogen lebt, die genervt ist von dem lauten Feiern, die genervt ist von dem lauten Fressen und so weiter. Der Cringe hat keinen Spaß und deswegen will er den Spaß weg haben. Aber ist das automatisch eine introvertierte Figur? Das würde ich nicht sagen. Ich glaube, ich würde behaupten, der Cringe, das Introvertierte spielt eine wesentliche Rolle. Der Cringe ist am Anfang, sagt er, oh, ich fürchte mich vor diesem Weihnachtsfest, also bei Dr. Seuss, weil sie sind so laut beim Singen und beim, er ist vielleicht eine hypersensible Figur. Nennen wir es nicht introvertiert, nennen wir es hypersensibel. Oh. Das stört ihn. Und das haben wir in diesem Film auch. Der Jim Carrey, es gibt diese eine großartige Szene, als die Luhu zu ihm, zum Cringe in die Höhle geht und dann sehen wir, wie Jim Carrey da unter diesem Affen ist, der mit dem Becken gegen seinen Kopf legt. Einfach nur, um diese Geräusche zu übertönen. Ja. Aber der Cringe hat auf jeden Fall keinen Spaß. Der Cringe hat nur Freude daran, einmal das Weihnachtsfest für alle kaputt zu machen. Hier ist Jim Carrey die ganze Zeit, beziehungsweise der Cringe die ganze Zeit unterwegs, um Streiche zu spielen und Albernheiten zu machen. Er macht einen Scherzanruf. Das sind diese typisch naiven Boshaftigkeiten, die ich meine. Aber das ist nicht das, was den Cringe auszeichnet. Ja, der Cringe hat nicht Spaß an ganz vielen Kleinigkeiten. Da gehen wir auseinander, weil ich glaube, dass der Grinch, dass es wichtig ist für den Grinch, dass er Naivitäten vor sich herträgt und weil sein Herz ja irgendwo herkommen muss. Er hat ein Herz. Ja, er hat ein Herz, definitiv. Aber seine Naivität zeigt sich doch schon in dem einen großen Plot. Er hat ein Ziel, er will Weihnachten weghaben dieses Jahr. Hm. Und nicht, er will die Vorweihnachtszeit nutzen, um Scherzanrufe zu machen, um Post zu aber auf die Idee, die Weihnachten komplett zu unterbinden, kommt er erst nach irgendwie in einer Stunde oder sowas Film. Ja, aber er muss davor nicht auf die Idee kommen, ganz viele Trollereien zu machen. Er ist nicht der Joker. Der Grinch hier ist viel zu sehr der Joker. Ja, okay, das ist er. Das stimmt. Und wie gesagt, Jim Carrey ist großartig. Es macht Spaß, Jim Carrey zuzusehen. Aber irgendwie ist das nicht der Cringe, den ich sehen will. Das ist nicht das Bild, was ich vom Cringe habe. Hm. Chuck Jones wollte sich ja den Film anschauen, ne? Ja. Aber er war dann krank. Und die Begleitung, mit der er eigentlich hingegangen wäre, die Voice Actress June Foray, die Cindy Lou im Original-Cartoon gemacht hat, meinte, sie ist froh, dass er nicht mitgekommen ist. Es hätte ihn, sie hat gesagt, it would have finished him off. Out. Also ja, natürlich, wenn man eine bestimmte Voraussetzung annimmt und sich an bestimmten wichtigen, für dich vielleicht wichtigen Dingen langhangelt, dann macht dieser Film vieles kaputt, in eine andere Richtung irgendwie, entwickelt das wohin, wo du nicht sein willst. Ich bin da sehr gerne. Also dort, wo mich der Film hinträgt, bin ich sehr gerne. Ich finde, der Film ist ein komplettes Desaster. Du Grinch, du. Moment, ich Grinch. Es ist einfach alles zu drüber. Auch so, der Grinch hat eigentlich ein PTSD und ist drogenabhängig. Er nimmt Beruhigungstabletten, um irgendwie klarzukommen in der Weihnachtszeit. Es gibt ja einen totalen Amoklauf. Also ich finde auch die Entscheidung, dass die Whovillianer den Cringe kennen und Angst vor ihm haben oder ihn unangenehm finden und alle sagen, oh, das ist der böse Cringe, der da umliegt. Komplett daneben. Das Besondere in Dr. Seuss Vorlage, was die Vorlage ganz stark macht, ist, dass es quasi keine Berührungspunkte zwischen Cringe und den Whovillianern gibt. Die Whovillianer wissen nicht, dass der Cringe existiert. Und die Entscheidung, den Cringe so zu dem großen, düsteren, vor dem alle Angst haben und vor dem gewarnt wird zu machen, das ist eine komplette Fehlentscheidung. Aber bei Halloween, beim Halloween-Special, da ist es auch ein Fehler. Aber das hat Dr. Seuss geschrieben. Ja, aber es ist trotzdem ein Fehler. Ja, er kannte seine eigene Geschichte nicht. Ich finde das unglaublich stark in der Vorlage, dass der Cringe da oben auf seinem Berg lebt und gar nicht wahrgenommen wird. Das macht ihn umso trauriger. Und hier ist es halt so, das ist so plump, dieses oh nein, der doofe Cringe. Ja, wenn der Cringe kommt, wird alles vermasselt, habe ich doch gleich gesagt. Das ist einfach zu viel draufgepackt und das macht diese Spannung zwischen Cringe und Whovil komplett kaputt. Du bist halt ein Purist vielleicht einfach, was das betrifft. Du willst gerne das ganzen Ballast wieder loswerden und nur schwarz und weiß gegeneinander auf. Nein, ich will die allegorische Tiefe der Grundgeschichte, die will ich. Aber die bleibt doch trotzdem schwarz und weiß, wenn du wirklich nur das als Konzept hast für jemanden, der Weihnachten nicht versteht, schwarz, und die Whovillianer, die es ganz toll finden, weiß. Naja, aber allegorische Konzepte brauchen vielleicht auch so Prototypen. Ist, natürlich, das ist ja das Konzept hinter solchen Dingern. Aber ich finde, das reicht nicht aus für 90 Minuten. Aber es wird nicht tiefer dadurch. Der Film ist ja nicht tiefgründiger als die Vorlage. Im Gegenteil, er ist viel platter. Na, er ist in vielen Ausführungsformen platter, aber nicht unbedingt inhaltlich. Würde ich nicht sagen. Ich weiß nicht. Er ist einfach, für mich ist er also nicht mal zu überladen. Ich finde auch die Ästhetik irgendwie ganz witzig. Also wenn man sich irgendwann dran gewöhnt hat, dann ist so, okay, so war es halt damals. Wir haben ja alle mitgemacht. aber es ist einfach mal, was ist zum Beispiel groß. Was es eben hinzufügt und was du eben doof findest, aber was es wirklich moralisch und intellektuell bearbeiten will, ist halt, dass die ihren ganzen Müll bei ihm abladen, sich ständig irgendwelche Geschenke und dass das alles noch größer und noch größer und noch größer sein soll. Dass das einfach ein Take on modern Christmas ist und dass das das fügt es doch hinzu, das macht doch nicht die eigentliche Botschaft kleiner, sondern gibt noch eine weitere dazu. Aber die eigentliche Botschaft ist auch schon, es geht bei Weihnachten nicht um Geschenke. Du musst dafür nicht so eine Dystopie zeigen, in der es nur um Geschenke geht, um diese Botschaft zu machen. Damit erreichst du nur, dass der dir die eigentliche Lektion lernt im Film, die Lektion nicht mehr lernt, sondern die anderen. Okay. Also es ist einfach, die Moral ist komplett verdreht. Keine Sorge, dem Problem, dass die Moral verdreht ist, dem begegnen wir mit dem 2018er Film auch nochmal. Liebe ZuhörerInnen, wir brauchen einen Streitschlichter. Wenn ihr uns schreiben wollt, wie eure Meinung dazu ist, schreibt uns das gerne. Mich interessiert das sehr, weil ich nicht ganz sicher bin. Es gibt so ein paar Kritiken im Internet und so, Leute, die irgendwas schreiben. Aber ich habe das Gefühl, das sind immer dieselbe Art von Leuten, die es schreiben würden, weil sie einfach mitteilungsbedürftig sind. Ich glaube auch, dass die Bewertung von, weiß ich nicht, 6,8 von 10 Punkten auf Rotten Tomatoes oder sowas, ich weiß es nicht ganz genau, ich habe das jetzt nicht vor mir, aber irgendwas in der Richtung habe ich gelesen. Das heißt, es so scheint viele? Echt durchwachsen zu sein, die Meinung dazu. Und es interessiert mich, wenn wir haben jetzt ein paar Ideen hin und her geworfen, was ihr dazu denkt. Bleibt zum Abschluss nur noch, dass du ein paar Cringes vergibst für diesen Film. Es gibt noch so viel zu sagen über diesen Film, hallo? Ach, du bist immer noch dabei. Oh mein Gott. Okay, pass auf. Vielleicht Vorschlag zur Güte. Ich sag mal, was mir gefallen hat in dem Film. Oh, das finde ich gut. Ich mochte die Brüche mit der vierten Wand. Gut. Und die Selbstreferenzialitäten. Zum Beispiel auch, wenn er sagt, oh mein Gott, I'm speaking in rhyme. Finde ich super. Sehr schön. Wenn er das zu uns sagt. Der Terminplan des Grinch ist sehr witzig. Irgendwann zählt er auf, was er alles vorhat. Das ist großartig. My schedule won't allow it. At 4, swallow in self-pity. 4:30, stare into the abyss. 5, solve world hunger, tell no one. 5:30, jazzerize. 6:30, dinner with me. I can't cancel that. 7, wrestle with my self-loathing. I'm booked. Of course. Das ist großartig. Ja, es ist wirklich witzig. Grundsätzlich, wenn der Cringe so auf seine eigene Einsamkeit referiert in so einem scherzhaften Ton, ist es einfach witzig. Auch zum Beispiel, wenn er in der Höhle sitzt und mit seinem Echo redet, uralter Scherz, das Echo antwortet irgendwann anders, aber es funktioniert in dieser Szene. Und wenn er dann seine Flasche isst und sich fragt, esse ich gerade nur, weil ich einsam bin? Ja, genau. Und sagt, oh, guter Jahrgang, die Flasche. Ich finde es super, dass sie das alles handgemacht ist. Also ich finde es toll, dass sie nicht viel am Computer gemacht haben, sondern dass sie wirklich Sets aufgebaut haben. Die Cringe-Hülle sieht großartig aus, gefällt mir wirklich gut. Ja, das stimmt. Ich finde es auch schön, dass sie einen echten Max haben, einen echten Hund als Max. Sie wollten ihn ursprünglich auch animieren, tatsächlich. Ja. Aber das, Gott sei Dank sind sie davon abgekommen. Ja. Es hat vieles kaputt gemacht, wenn sie das gemacht hätten. Ich finde es schön, dass zum ersten Mal, das ist ein Computeranimationsflex eigentlich, dass sie am Anfang und am Ende diese Schneeflocke zeigen, in die Kamera reinfährt, mit dem Gedanken, dass Whoville sich auf einer Schneeflocke befindet. Das ist süß. Weil bei Horton hört ein Who ist ja auch so, dass das Whoville auf einem kleinen Staubkorn liegt und dass dieses Weihnachtshuvel auf einer Schneeflocke ist, finde ich eine süße Idee. Und es gibt dazwischen immer wieder gelungene Witze, vor allem eben dank Jim Carrey, der auch eine wirklich gute Your Mean One Performance ablegt. Absolut. Also wirklich gute Version des Songs, hat mir Spaß gemacht. Aber ich finde... Moment. Bevor das Aber kommt, muss ich... Das war jetzt sehr viel zur Güte. Sachen. Also, zur Güte muss ich noch sagen, es gibt diese wundervolle Szene, wie er ein Tischtuch vom Tisch zieht, wo die ganzen Sachen draufstehen und die ganzen Sachen bleiben stehen. Und er geht aus dem Bild, kommt wieder reingestürmt, schmeißt alles vom Tisch runter und geht wieder raus. Der war nicht beabsichtigt. Der sollte eigentlich im ersten Take, alles runterziehen, also er sollte die ganzen Sachen runterziehen, die auf dem Tisch sind. Leider sind sie alle stehen geblieben. Und dann ist er ins Bild gerannt und ist umgeworfen. Ich finde das so super. Das ist so ein typischer Jim Carrey. Ja. Ich liebe den. Und ich finde die ganzen Witze, die von ihm so Physical Comedy ist einfach sein Steckenpferd. Er kriegt das einfach gut hin. und ich habe so, so viel Spaß dabei, bei ganz vielen Zeug. Also es gibt natürlich ein paar Sachen, wo man denkt, ah, oh, okay, das ist vielleicht ein bisschen, ja, dolle oder lame oder zu viel oder, ne, aber es ist schon ein großes Fest. Also ich fand die ganze Inszenierung furchtbar anstrengend. Wirklich kopfschmerzinduzierend. Es war viel zu viel 90er. Das ist so ein bisschen ein Problem auch. Es ist ein Film, der, glaube ich, nicht so gut altert. Einfach weil er so krass inszenierungstechnisch, ästhetisch in seiner Zeit verfangen ist, im Stil seiner Zeit. Ich finde die Origin Story finde ich lame. Ich finde die Love Interest Geschichte lame. Ich finde Cindy Lou nervig. Und ich finde diese, durch dieses auf die Fresse die ganze Zeit, sowohl was das wilde Laute betrifft, was die Kritik betrifft, als auch den Pathos, geht so das Herzerwärmende der Vorlage, was eigentlich durch dessen abstrakte Natur entstanden ist, das geht verloren. Ich finde das Herzerwärmende, nur um das noch abzuschließen, das Herzerwärmende kommt vor allem, was die Wandlung des Grinches betrifft, dadurch zustande, dass er eben so verzweifelt versucht, böse zu sein und nur so harmlose Dinge tut. Weil ich die ganze Zeit sehe, der ist eigentlich nicht so, aber irgendeine blöde Erfahrung hat ihn dazu werden lassen und er gibt sich so viel Mühe, böse zu sein. Ich find's toll. Ich find's einfach sehr, sehr süß. Wir kommen, bevor wir zu dem nächsten großen Film kommen, nochmal ein ganz kurzes Interludium. Ah, ja, ja. Wir befinden uns immer noch im Jahr 2000 und es erscheint ein Spiel für die PlayStation und für Dreamcast. Was? The Grinch, das Videospiel aus dem Jahr 2000. Sie haben mit dem Grinch das gemacht, was er immer gehasst hat. Kommerz. Und zwar Geschichte des Spiels. Der Grinch schaut sich Huvel an und beschließt, dass er mal wieder die Geschenke der Hus klauen will, geht in seine Höhle und überlegt, was er bauen kann, um das zu zerstören. Ah, dazu können wir gleich nochmal ganz kurz kommen. Fällt dann aber zufällig von seinem Berg runter mit all den Plänen für seine tollen Gadgets, die sich in Whoville verteilen. Und man muss dann diese Pläne einsammeln. Dazwischen spielt man, ich hab's nie gespielt. Ich habe mir aber ein paar Videos angeguckt auf YouTube, wie das gespielt wurde. Let's Plays. Und es sah ziemlich trashig aus. Und die einhellige Meinung der Kritik ist auch, dass es ziemlich am Mist ist. Es ist so 3D-Jump'n'Run, wie es für die damalige Zeit üblich war. Schlecht gealtert, wie es auch für die damalige Zeit üblich war. Und es gibt eine Game Boy Color Version mit Top-Down, die ein bisschen besser aussieht, die eher wie ein klassisches Rätselspiel aussieht. Aber offensichtlich was man skippen kann. Aber kurz zurück zu den Gadgets. Ja. In diesem Film haben wir das nochmal on Steroids, was wir davor haben, dass der Grinch ein Erfinder ist. Ja, ja, genau. Und hier hat der Grinch nicht einfach nur die Sachen, stopft nicht einfach die Sachen in einen Sack, sondern er hat einen riesigen Staubsauger, mit dem er alles aufsaugt. Super, großartig. Und sein Schlitten hat natürlich einen Düsenantrieb. Und inklusive Explosion in Zeitlupe. Da nimmt sich irgendwie Ron Howard und seine ganze Mischpoke an Regisseuren irgendwie aufs Korn. Ich find's super. Auch wie Jim Carrey, da die eine Szene, wo er Max inszenieren will und ihm sagt, folgende Motivation. Ja, ja. Das ist eine lustige Szene. Jim Carrey wieder. Jim Carrey macht sehr viel Gutes in diesem Film. Es reicht allerdings nicht. Wollen wir Grinches vergeben kurz noch? Ach so, Grinches vergeben. Ja, ich kann ihm nicht mehr geben als das Original. Beide haben eben ihre klitzekleinen Schwächen, deswegen auch 4 Grinches statt 5. 2 von 5. Wegen Jim Carrey. Und wegen ein paar gut gelungenen Witzen. Aber es ist schon ein ziemlich schmerzhafter Film. Okay. Und dann kommen wir zum nächsten großen Film aus dem Jahr 2018. Regie Scott Mosher, der viel mit Kevin Smith gearbeitet hat davor. Und das hier ist aber sein Langfilmdebüt als Regisseur. Der hat vor allem als im Schnitt und als Produzent unter anderem bei Clerks und Dogma gearbeitet. Und das Ganze ist ein Film von den Illumination Studios Paris, die vor allem bekannt sind für ihre Minions. Man kann es nicht anders sagen. Das sind die Minions, die von ihnen bekannt sind. Die aber davor, sie haben davor schon 2 Dr. Seuss-Verfilmungen gemacht, und zwar Horton Hears a Who und The Lorax. 2008 und 2012. Ja, was halten wir von diesem Film aus dem Jahr 2018 mit Benedict Cumberbatch als Grinch? So viele schlechte Entscheidungen. So viele schlechte Entscheidungen. Also ich glaube, wenn ich 4 wäre, fände ich den Film ganz toll. Insofern hat der Film schon etwas richtig gemacht. Ja, es fühlt sich immer ein bisschen komisch an, über einen Kinderfilm herzuziehen, ne? Genau, deswegen finde ich es ein bisschen schwierig, weil ich bin nicht das Zielpublikum, was soll's. Aber aus dem, was ich als Erwachsener, davor sitzender und eigentlich doch den Grinch mögender rausziehe, ist ganz viele Sachen geändert, die irgendwie, die doch ganz gut waren. Wie zum Beispiel, was du mir vielleicht zustimmen würdest, die Stimme von Boris Karloff. Im Original war perfekt. Besser hat es keiner mehr hingekriegt. Das stimmt. Und jetzt Pharrell Williams mit seiner, weiß ich nicht, ich stelle mir da so immer so ein Babyface vor, wenn ich diese Stimme höre bei ihm da für diese Erzählung. Er kann es bestimmt anders, aber er hat sich dafür entschieden, das so zu machen, wie er es gemacht hat. Warum? Ich finde, Pharrell Williams als Erzähler gehört noch zu den besseren Momenten des Films. Ich finde es wirklich okay. Also er kommt definitiv nicht an Boris Karloff ran, er kommt definitiv nicht an Anthony Hopkins ran. Um Gottes Willen, also er hat ja nichts an, also er hat kaum Charisma, naja, ein bisschen Charisma, aber seine, das ist keine Dramatik in der Stimme, da ist es alles egal, was er sagt im Grunde. Also jetzt ist ein bisschen gemein überspitzt formuliert, aber ich finde, da ist kaum was drin, wo man dranbleiben will als Kind und so eine schöne, sonore, spannende Stimme hat. Da hast du so einen sehr klassischen Märchenerzähler vor Augen, ne? Ja, nicht unbedingt. Oder vor Ohren, besser gesagt. Aber Boris Karloff ist einfach ein, naja, da kommt man nicht so schnell ran, das stimmt vielleicht. Und ich fand es okay, was mich eher so gestört hat, so grundsätzlich dahinter ist, dass es ein Problem, was die Illumination Studios mit sich mittragen, schon immer. Mhm. Das ist so der Versuch, ist so sehr viel Pop reinzubringen in Kinderfilme. Das sieht man am Soundtrack, also der Song You're Mean One, Mr. Grinch ist von Tyler, the Creator. Wir können gleich was dazu sagen. Ja, ja. Und das haben wir auch bei Ich einfach unverbesserlich und bei den Minions, dass immer so versucht wird, diese Pop-Referenzen einzubauen. Ja, und zwar ganz konkret auf musikalischer Ebene, aber auch auf inszenatorischer Ebene. Ich finde es sehr auffällig, wenn man Pharrell Williams als Erzähler nimmt und Tyler, the Creator, dass man als Sänger vom You're the Mean One, Mr. Grinch, sehr auffällig wieder so dass hier sehr starker Bezug zum Pop gemacht wird. Es tat mir richtig weh, den Song zu hören. Ich fand den Song auch nicht so schlecht. Ich fand das tatsächlich okay. Also es war wirklich nichts Besonderes, aber ich fand, es hat funktioniert irgendwie in dem Rahmen und es vielleicht bin ich auch so ein bisschen abgehärtet, weil ich schon sehr viel in der Richtung von denen gesehen habe. Aber wenn du dir den Song anhörst, hast du nicht das Gefühl, dass der unglaublich gelangweilt ist von dem, was er da sagt? Wenn es ihn schon nicht interessiert, was soll es mich interessieren? Für mich klingt der nicht gelangweilt. Für mich klingt der so ein bisschen trocken, ein bisschen zynisch und das ist okay. Also es ist, wie gesagt, es ist kein Meisterwerk, aber es ist in Ordnung, wie er das singt. Mich stören andere Sachen an dem Film, verstehe mich nicht falsch. Und wenn wir gerade bei Stimmen sind, die wichtigste, große, andere Stimme, Benedict Cumberbatch. Wenn ich den Namen höre, Benedict Cumberbatch macht den Grinch, denke ich, yes, geil, das wird großartig. Und dann macht er sowas. Warum? Warum macht er A, amerikanisch und B, so eine viel zu quer, also er hätte Smaug machen können oder sowas, aber doch nicht sowas. Mhm. Meine Güte. Ja, das ist vor allem, das hätte es wirklich interessant gemacht, ne? Wenn du überlegst, du hast eine englisch klingende Synchronstimme. Benedict Cumberbatch wollte offensichtlich, dass der Grinch so klingt wie die Who's. Er wollte nicht, dass der klingt wie ein Außenseiter, was ja auch durchaus irgendwie in der Geschichte angelegt ist, wie sie hier inszeniert wird, weil hier haben wir einen Grinch, der sich gut versteht mit den Who's oder die Who's verstehen sich gut mit ihm, ohne zu wissen, dass er böse ist. Genau. Wir haben eine sehr merkwürdige Art wieder von Interaktion zwischen Grinch und Whoville, komplett anders als im Film davor. Der Grinch lebt zwar auch am Rand der Stadt, in seiner Höhle, aber er geht runter, um Sachen zu kaufen und es gibt sogar Leute, die ihn grüßen und ihn kennen. Er hat sogar einen besten Freund, der zumindest glaubt, dass er sein bester Freund ist. Aber das ist wenigstens eine Motivation. Ne? Also das muss man sagen, das hat der Film dem anderen voraus mit Jim Carrey. Jim Carrey, da weiß ich nicht, warum geht er überhaupt, wenn er sie alle hasst, warum geht er überhaupt runter? Weil er Spaß machen will. Ja. Was ich total nervig finde, weil er der Joker ist, der Unruhe für Unruhe sorgt. Und in diesem Film ist es natürlich, okay, ich habe nichts mehr zu essen. Ich muss wohl da runtergehen. Du sagst Benedict Cumberbatch, also ja, ich muss sagen Otto Walkes. Otto Walkes synchronisiert nämlich im Deutschen und ich habe diesen Film zusammen mit meinem Sohn geguckt. Und wie macht Otto das? Passt einfach nicht. Das ist aber, ich hab dann ja auch Benedict gehört und ich finde, das passt auch nicht. Und aber es ist so toll, dass die Otto Walkes für die deutsche Synchronisation haben, weil der sehr gut zusammenfasst, was das Grundproblem dieses Films ist. Und zwar ist es dieses Soften Up. Absolut. Der Cringe wird nicht als Antagonist inszeniert. Hm. Und zwar viel, viel schlimmer als im Film davor, viel, viel schlimmer als im in anderen Verfilmungen, wo man auch merkt, dass der Cringe, dass sie Angst haben, so einen bösartigen, unsympathischen Charakter zu machen. Hier haben sie es auf die Spitze getrieben. Und zwar nicht wie beim 2000er Film, wo sie Huvel unsympathisch gemacht haben, sondern einfach, indem sie den Cringe sympathisch machen. Seine Beziehung zu Max, seine Art, wie er mit seiner Einsamkeit umgeht. Ja. Wir haben hier einen traurigen, einsamen Cringe vor uns. Ja. Wir sind nicht auf seiner Seite mit seinem bösen Plan, aber wir haben die ganze Zeit Mitleid mit ihm. Ja, beziehungsweise so viel Mitleid habe ich auch gar nicht mit ihm, weil also, ich finde so einsam sieht er gar nicht aus. Der hat ja immer wieder Spaß irgendwie auch. Er ist zwar ein bisschen grummelig. Er ist so der, was ich mir als Kind als den Grummeligen in dem komischen Haus da, wo nie die Tür aufgeht, weißt du, so, wo man sich gegenseitig hinschubst als Kinder und sagt, ja, klingel mal, du traust dich nicht. Der ist so grummelig. So einer, so ein bisschen. Aber keiner, der wirklich einsam und wirklich todtraurig da vor sich hin siecht oder nee, so. Nee, es ist, ich glaube, seine Traurigkeit wird greifbarer, weil es zum ersten Mal ein Cringe ist, der mit Max ein gutes Verhältnis hat. Er liebt Max. Max ist wirklich sein Haustier. Ja, ja, genau. Er ist, im Gegensatz zu allen anderen Cringe-Versionen ist er nicht abusive zu seinem Hund, sondern versteht sich wirklich gut mit ihm. Und fragt ihn, was willst du denn heute machen? Ich finde den Insert lustig, den er da hat, aber eigentlich es passt halt nicht dazu. Nee, es ist halt ein ganz großes Problem, weil der Cringe muss ja auch ein bisschen bösartig sein, wenn wir seinen Redemption-Arc haben wollen. Ja. Und wir dürfen ihm nicht zu viele sympathische Momente geben, bevor er seine Lektion lernt. Und die kriegt er ja ständig, nicht nur mit Max, sondern auch mit, tada, Fred. What? Ein tierischer Gefährte reicht diesem Film nämlich nicht. Wieso war das nötig? Ich weiß es nicht genau. Am Ende braucht er ihn nicht, um den Schütteln hochzuziehen eigentlich. Das wäre völlig unnötig. Er braucht auch den Insta zwischendurch nicht. Es ist vielleicht lustig zu sagen, okay, er macht sich auf die Suche nach einem Rentier, weil das irgendwie nötig ist, weil er das in dem Buch gelesen hat. Aber so richtig, nein, eigentlich nicht. Es ist einfach nur Leinwandzeitfüllung. Ja. Und das wird jede Person, die den Cringe verfilmen will, wird dieses Problem haben. Wir haben ein 30-seitiges Kinderbuch vor uns. Du musst irgendwie die Leinwandzeit füllen. Und das hat der 2000er-Film ja auch gemacht. Der 2000er-Film hat es halt mehr mit Story-Momenten versucht. Ja, genau. Dieser Film versucht es mehr mit Episoden. Und deswegen gibt es diese lange Geschichte. Der Film übrigens auch der erste Cringe-Film, der nicht direkt vor Weihnachten stattfindet, sondern der den Cringe 4 Tage Zeit gibt, seinen Plan vorzubereiten. Ja. Der Cringe will seinen Hund nicht zwingen, den Schlitten zu ziehen, sondern sucht sich ein Rentier und fängt dann, das ist übrigens ganz witzige Szene mit dem Ziegenbock, dem Schreienden. Das ist das Witzigste am ganzen Film. Ich finde den super. Aber auch wieder so. Aber sie machen ihn kaputt. Sie machen ihn kaputt. Nee, das ist auch wieder, das ist so ein Witz kommt in jedem Film von diesen Studios vor. Ja, gut, okay. Ja. So dieser Running Gag, haha. Und learned by Ice Age, ne? Ice Age hat damit angefangen. Bei Ice Age war es total cool, wo wir dieses Hörnchen hatten, das seine Nuss versucht zu verstecken oder seine Eichel. Yeah. Und überhaupt in keinem Zusammenhang zur Haupthandlung steht, aber immer mal wieder vorkommt und man freut sich. Und dann wird es zur Konstante und seitdem macht das jeder Animation. Und hier ist es halt so eine Ziege, die laut schreit, die immer mal wieder vorkommt. Yeah. Egal. Und genau, dann fängt er auf jeden Fall diesen Fred, dieses große, schwere Rentier und trainiert den und scheint alles gut zu klappen, aber dann kommt heraus, Fred hat eine Familie und dann kriegt der Cringe schon wieder einen sympathischen Moment, weil er sagt, ach gut Fred, dann geh zu deiner Familie, kümmere dich um dein Kind und deine Frau und es ist der Cringe. Also es wird immer wieder viel zu viel eben, ich finde immer mal wieder eine schöne Situation zu haben ist okay, aber nicht so exzessiv so Herzmomente für den Cringe einzubauen. Er muss ja irgendwann einmal diesen Turning Point bekommen und wenn er die ganze Zeit schon kurz davor ist oder eigentlich schon drüber, dann braucht er den ja auch nicht mehr. Er wird die ganze Zeit als einsam und traurig gezeigt, er kriegt wieder eine Hintergrundgeschichte. Ich will keine Hintergrundgeschichte für den Cringe. Und jetzt aber mal ganz kurz. Ist diese Hintergrundgeschichte, auch wenn du keine willst, besser oder schlechter als die von Jim Carrey? Das ist eine unfaire Frage. Natürlich ist die viel schlechter. Ja, danke. Danke. Weil es ist eine Hintergrundgeschichte, die keine Hintergrundgeschichte nicht ist. Es sind null. Ein paar Bilder. Der Cringe war einsam als Waisenkind, weil alle anderen Weihnachten gefeiert haben. Und dann sitzt er in einem Waisenhaus, wo keine Kinder sind. Also alleine. Das ist das einzige Waisenkind in einem riesigen Waisenhaus. Und die feiern nicht Weihnachten, weil es ja auch keiner da ist. Es ist nur dieses eine Kind da. Was ist das für ein Waisenhaus? Ja. Wie müssen wir uns dieses Waisenhaus vorstellen? Also, wir haben ja ein Kind ohne Eltern. Da drüben ist so ein ganz großes Haus, sperren wir es da ein. Da steht Waisenhaus drauf, das ist gut. Ja, die Hintergrundgeschichte ist kompletter Bullshit. Absolut. Und dann auch die Idee, einfach zu sagen, der Grinch ist so böse und bösartig, weil er allein ist. Das reicht nicht aus. Weil er einsam ist. Ja, aber das ist... Na, Es ist egal. Nee, es ist auch einfach, das ist nicht das... Das Problem daran ist nicht, dass es nicht ausreicht, sondern das Problem ist, dass es alles so softened up ist dadurch. Ja, ja, ja, genau. Wir kriegen hier eine Geschichte von einem einsamen Menschen erzählt, der deswegen was Böses macht. Mhm. Und aber alles ist so weich gezeichnet. Auch allein schon die Physiognomie von dem Grinch. Mhm. Dieser Grinch hat keinen Bauch. Dieser Grinch hat keine gelben Zähne. Dieser Grinch hat ein sehr schönes Fell. Der ist wirklich gut animiert. Ja, der ist sehr gut gepflegt auch. Ja. Ich wette, der hat Head and Shoulders. Der sieht wirklich schön aus, dieser Grinch. Mhm. Er ist wirklich ein gut aussehender Grinch. Aber der Grinch ist nicht gut aussehend! Ja, genau. Fuck. Jetzt kommen wir wieder zum Vorschlag zur Güte. Die Computeranimationen sind gut. Das ja, ist, natürlich. Das ist gut animiert. Also, die Illumination-Studios wissen, was sie machen. Die wissen, was sie machen. Das ist klar. Und auch die Action-Sequenzen sind sehr gut animiert und so. Es ist timing-technisch auch insgesamt gut durchchoreografiert und so, wenn es jetzt um so Sequenzen geht, ne? Aber dramaturgisch, gesamtbogentechnisch, nee. Aber siehst du, da ist auch wieder, es ist immer so die Frage, was erwartet man vom Cringe? Und du erwartest natürlich eine Bösartigkeit vom Cringe, die halt einfach verloren geht. Ja, ich meine, er macht natürlich am Anfang sowas wie, stellt das Marmeladenglas für die Frau wieder nach oben und dann fällt es runter und zerklirrt. Aber das ist so, Also, was mir gefallen hat an dem Film. Okay, was hat dir gefallen an dem Film? Ich finde, die Darstellung von Huwe ist gut getroffen. Ich finde die, wir sehen ein bisschen mehr von Huvel als zum Beispiel im 60er-Cartoon und es ist deutlich eher das, was ich mir unter Huvel vorstelle, als das, was im 2000er Jim Carrey gezeigt wird, weil alle so freundlich und naiv sind, so dass es fast schon ein bisschen wehtut, aber niemand will was Böses da. Das sind nette, naive Menschen und deswegen ahnen sie auch nicht, dass der Grinch was Böses vorhat, weil sie ihn alle, also es gibt zwar diesen einen Moment, wo ein Kind sagt, ah, du bist gemeiner Kerl oder so, aber eigentlich sind sie alle so ganz unbedarft. Das finde ich schön, das ist, wie ich mir Huvel vorstelle. Aber das ist ein Teil des ganzen Soft-Ups. Das ist so... Da nicht, nein, Huvel ist soft. Ja, aber dann will ich den auch in die Fresse schlagen und sagen, hier, macht mal hier. Dann bist du wieder Grinch, genau. Das ist ja ein Teil überhaupt von dem ganzen, von diesem ganzen Kosmos, dass der Grinch ihnen auf die Fresse schlagen will, weil sie so soft sind. Hm. Dass Huvel soft ist, das finde ich total okay, auch wenn ich das sehr plump finde mit der Geschichte von Sinneluhu, die ja auch wieder eine etwas größere Hintergrundgeschichte kriegt. Ja, und die ist auch nicht... Oh Mann, es gibt wirklich viele Probleme mit Sinneluhu hier. Das ist... Zum einen fällt dem Autoren nicht ein einziger Satz ein, der mal individuell ist. Alles, was dieses Kind sagt, ist stand irgendwo in einem Buch, was können Kinder so im Alltag sagen. Das und ist doch furchtbar. Großartig, sie will den Weihnachtsmann fangen, um ihm zu sagen, dass er ihre Mutter glücklich machen soll. Ja, meine Güte. Oh, Jesus Christ. Ja. Also, wir wollten sagen, was Gutes an dem Film. Ach so, ja, fuck. Endlich, endlich. Und das kann man gar nicht hoch genug anrechnen. Mhm. Endlich kriegen wir erklärt, dass der Grinch nicht nackt ist. Danke. Der nackte Grinch ist das Verstörendste an dem gesamten Grinch-Kosmos, dass hier die ganze Zeit dieser Typ ohne Hosen rumläuft. Ich finde es wirklich, also es ist schon in der Vorlage verstörend. Ja, ja, ja. Es ist im Zeichentrickfilm verstörend. Es wird komplett verstörend, wenn wir Jim Carrey da sehen, der nackt rumhoppt. Und in diesem Film sehen wir endlich, dass der Grinch eine grüne Fellhose über seine Unterhose anzieht. Ich finde es großartig. Allein dafür gibt es schon einen Grinch mehr für diesen Film. Einen ganzen Grinch dafür, dass wir den Grinch hier endlich mit einer Hose sehen. Danke. Das rettet nämlich auch die anderen Filme für mich. Weißt du, das macht alles, was davor stattgefunden hat, besser. Ja, ja. Dann musst du davon ausgehen, dass das nicht in einem alternativen Universum stattfindet. Ja, nein, natürlich nicht. Das ist alles ein Universum, definitiv. Okay. Was fand ich gut an dem Film? Also, sie haben natürlich wirklich, was ich wirklich gut finde, ist das Timing, das sie innerhalb der Sequenzen haben. Sie wissen, wie ein Gag aufgebaut wird und wie man ihn einlöst. Das funktioniert natürlich. Es gibt viele Gags, die allein dadurch funktionieren, obwohl der Gag an sich vielleicht lame ist, aber die Ausführung macht es irgendwie doch witzig. Mhm. Also insofern, animationstechnisch sind sie einfach wirklich gut, aber ich glaube, sie haben einfach nicht genug Zeit oder nicht genug Willen gehabt, die Figuren ordentlich zu zeichnen. Also intellektuell zu zeichnen, ja. nicht auf dem Papier. Das Zweite, was ich wirklich gut finde, was die Figurenzeichnung betrifft, ja. zum ersten Mal haben wir einen nachvollziehbaren Redemption-Moment, weil der Cringe, in allen anderen Versionen kommt der Cringe so mit Fanfaren in die Stadt und sagt, hey, ich bringe euch hier eure Geschenke zurück, jetzt lasst uns feiern und alle sind so, yeah, lasst uns feiern. Also nach kurzer Pause, aber alle freuen sich und hier haben wir den Cringe, der zurückfährt, der die Geschenke zurückbringt und sagt, ich habe die Geschenke geklaut, tut mir leid und weggeht. Weil das ist ein nachvollziehbares Verhalten und dann geht er weg und geht in seine einsame Höhle und dann erst kommen sie und klopfen und sagen nochmal, hey, du bist zu uns eingeladen. Ja, das stimmt, das ist nicht schlecht, ja. Weil das ist viel, einfach viel glaubwürdiger, dass das die Reaktion ist, als so der Verbrecher, der sagt, okay, ich habe ein Verbrechen gemacht, aber ich mache es jetzt wieder gut, indem ich das Verbrechen rückgängig mache und dann bin ich der Held. Ja, genau. Nein, du bist trotzdem noch nicht der Held. Ja. Das finde ich auch stark an dem Film. Grundsätzlich auch am Schluss, dass es dieses Zögern gibt, wenn er dann eingeladen wird, nicht weiß, ob er hingehen soll. Und dann ist da diese Party in dem Haus und er lernt so nochmal die Leute quasi neu kennen und es ist so die Freunde von Cindy Lou. Ja. Und es ist irgendwie ein netter Moment, weil es dieses Zaudern gibt, was so ein bisschen, glaubwürdiger und ein bisschen authentischer, das ist das richtige Wort, authentischer erzählt, jemand hat Kacke gebaut und versucht irgendwie jetzt damit klarzukommen, das wieder gut zu machen. Ja. Aber was ist die Moral? Ja, dieselbe Moral wie in den Geschichten davor. Es geht nicht nur um Geschenke. Ja, aber ich glaube, der Film versucht noch eine weitere Moral einzuziehen. Oh, jetzt bin ich gespannt, ja. Die ja natürlich klar damit verknüpft ist, diese Einsamkeit, die Gesellschaft. Und der Film versucht besonders stark am Ende zu machen, dass man nur genug Leute um sich drumherum braucht, um glücklich zu sein. Was ich schwierig finde. Also, hast du diese Szene am Ende im Kopf? Yeah. Für mich ist das so hier Trubel, Trubel, Trubel, Leute und jeder sagt ein nettes Wort und so. Und schon ist der Grinch ein völlig anderer Mensch oder was? Aber ist das nicht ein Konzept, das in jedem Grinch drinsteckt? Auch im 2000er, auch im 66er, auch im 57er? Ja, vielleicht. Also ich seh auf jeden Fall deinen Punkt, dass das problematisch ist, dass man offensichtlich nicht einfach ein bisschen ein Eigenbrötler sein darf. Ja. Und auch glücklich als Eigenbrötler sein kann mit seinem besten Freund und seinem Hund oder so. Ja, absolut. Also was ist, wenn ich wirklich Probleme mit Menschenmassen haben. Yeah. Was ist, wenn ich einfach gerne allein bin? Also ich meine, was ist da falsch dran? Und ich glaube, dass gerade dieser Film das sehr stark nach vorne bringt, dass man ganz viele Leute braucht. Ja. Er betont es auf jeden Fall stärker, weil das dieses Zusammenkommen am Schluss in der Gemeinschaft viel mehr erzählt wird. Ja, in der Vorlage und in den anderen Verfilmungen wird es kurz gezeigt und angeteasert. Mhm. Aber da haben wir am Schluss ja auch einen Cringe, der umgeben ist von vielen Menschen, ja, das freut stimmt. und glücklich die Ente anschneidet. Ja, das ist auf jeden Fall, ich glaube, es ist ein problematisches Moment grundsätzlich des Cringes. Ich würde es nicht dem Film so doll vorhalten, weil es irgendwie in der Geschichte selbst liegt. Ja, ich habe das Gefühl, am Ende gerade bei dem Film emotional so ein bisschen gekidnappt zu werden. Also dann auch so, dass mir das aufgedrängelt wird alles. Und dann Was hier halt echt merkwürdig ist, und das ist wieder so ein Problem wie beim 2000er Film, auch hier lernt eigentlich nicht der Cringe die Lektion, sondern Cindy Lou. Weil sie ist die dann, sie kommen alle raus aus den Häusern, dann steht Cindy Lou da und sagt, oh nein, ich bin so traurig. Und dann sagt ihre Mutter, hey, aber ich habe doch das beste Geschenk, nämlich dich. Und dann erst fangen sie an zu singen. Und wieder haben sie es verbockt, dass der Cringe seine Lektion lernt. Und haben sie diesem Kind gegeben, was ja eigentlich eher so für die Unschuld stehen sollte. Und okay, also wir haben ja schon über den Cindy Lou Plot geredet, der ist einfach so komplett messed up. Also dass sie den Weihnachtsmann entführen will, weil sie mit ihm reden will und dann verkuppelt sie am Schluss den Cringe mit ihrer Mutter. Okay, Moment. Ist das eine mögliche Weiterführung der Geschichte, also ohne dass der Film das direkt zeigt? Lassen wir diesen Gedanken nicht zu und gehen wir weiter. Ich finde, die Muttergeschichte wird sowieso so untererzählt, also viel zu wenig. Warum lässt sie das alles sagen? Warum sagt das Kind ständig, meine Mutter hat so viel zu tun und ich habe Mitleid mit meiner Mutter und ich habe eine tolle Beziehung mit meiner Mutter und wir sehen nicht vielleicht einmal, wie sie eine gute Beziehung zu ihrer Mutter hat. Ja. Warum wird uns das nicht einfach gezeigt? Sie haben die Zeit dafür aufgewendet, das Kind es sagen zu lassen. Man hätte genauso gut eine Szene schreiben können, die genauso lang ist, in der man es sieht. Ja. Kann ich ihr auch nicht erklären. Tja. Böser Verdacht, es ist so ein bisschen, sie was ja oft gerade, was ich total bescheuert finde, was oft Animationsfilmen und Zeichentrickfilmen der heutigen Zeit vorgeworfen wird, sobald ein homosexuelles Paar drin ist zum Beispiel, wird gesagt, oh, da guck, die haben das doch nur eingebaut, um zu zeigen, dass sie, wie vielfältig sie sind. Hm. Vielleicht ist das ein Film, wo der Vorwurf tatsächlich passt, oh, sie wollten unbedingt eine alleinerziehende Mutter einbauen, die den Alltag bewältigt kriegt, aber die es schwer hat, aber die keinen Partner braucht, um das alles hinzukriegen. Ja. Vielleicht waren sie sehr verliebt in die Idee, eine Geschichte zu erzählen mit einer alleinerziehenden Mutter und haben es dann aber nicht geschafft, wirklich eine Geschichte draus zu erzählen und das bleibt so an diesen Bruchstücken kleben. Ja, aber es wäre natürlich spannend gewesen. Ja. Also ich meine, die Entscheidung ist klar. Also es ist ja nicht, hups, wir haben jetzt plötzlich eine alleinerziehende Mutter, sondern es ist ja eine ganz klare Entscheidung gewesen, auch um das irgendwie stark zu machen und interessant zu machen. Ich habe auch ein Interview darüber gesehen, wo das auch jemand gesagt hat, dass es wichtig war. Ne? Was ja auch spannend, also was total nachvollziehbar ist und was wirklich spannend sein kann, aber dann muss man damit auch ein bisschen arbeiten. Ja, genau. Und sie, und das ist viel in diesem Film. Sie haben Dinge, Bruchstücke von Handlungen, von Ideen und sie arbeiten dann nicht wirklich damit und stattdessen verlassen sie sich zu sehr auf ihre popkulturellen Referenzen. Mhm. Und das ist nicht nur, dass sie die Musik drin haben dass sie Tyler, the Creator singend haben und dass sie Pharrell Williams erzählen lassen, sondern auch sowas wie, dass sie Speed zitieren. Mhm. Warum? Das ist so random, so 90er Jahre Actionfilm wird zitiert. Und Nosferatu. Ja, da weiß man ja, wer den Film gemacht hat. Ja. Also, Generationen halt, ne? Ja. Also jeder schreibt den Gag, der ihm einfällt aus seinem kulturellen Wissen. Klar. Und warum zitieren sie Nosferatu? Ich glaube nicht, dass irgendein Kind denken wird, ach, guck mal, mein liebster Horrorfilm. Ach naja, also es gibt ja nur wirklich wahrscheinlich sehr viele Gags, die uns einfach nicht auffallen, weil wir sie nicht verstehen, weil wir die Referenzen nicht verstehen. Ja. Ist es schon okay. Wir haben ja auch im Kindertheater, wenn ich Kindertheater spiele, wir haben auch ganz viele Gags, die über die Köpfe der Kinder hinausgehen, weil sie sie nicht verstehen, aber die Erwachsenen, die kriegen die wenigstens mit. Das ist ja auch okay, das macht ja der 2000er-Film, macht das ja auch exzessiver. Genau. Bei diesem Film fällt es halt nur besonders auf, weil durchaus narrative Möglichkeiten vorhanden sind. Dieser Film hat das Potenzial, im Gegensatz zum 2000er-Film hat dieser Film das Potenzial, aus dem Cringe eine runde 90-minütige Geschichte zu machen. Mhm. Aber er versemmelt es halt, weil er sich die ganze Zeit in diesen Nebensächlichkeiten verliert und damit nichts wirklich macht. Mit der Fred-Geschichte hätte man auch mehr machen können. Es ist nicht grundsätzlich falsch, da dieses Rentier reinzubauen, aber irgendwie muss man damit auch was machen dann. Ja, der ist halt irgendwann wieder weg und gut ist. Genau. Und es reicht nicht, dass Fred am Schluss kommt, um den Tag zu retten, wenn der Schlitten kurz vorm Runterfallen ist. Und dann, auch wenn das eine sehr berührende Szene ist, wenn dann alle am Hintern vom Cringe ziehen. Ja, kommen wir zum Konsum an der ganzen Geschichte, was du ja bei dem 2000er-Film schon so scheiße findest. Wie machen sie das deiner Meinung nach hier? Weil die sind ja schon over the top mit allem. Die lassen einen riesigen Weihnachtsbaum einfliegen, den sie dann sehr aufwendig schmücken. Was ist das für dich? Weil hier gehen sie nicht so sehr auf die Konsumsache, finde ich, sondern sie gehen eher darauf, dass sie einen Größenwahn haben, was Weihnachten Das ist für mich total okay. Größenwahn, es passt zu Weihnachten und es wird halt in diesem Film wird es halt immer mit dieser naiven Unschuld gezeigt. So der stärkste Vertreter davon ist ja diese auch hinzu erfundene Rolle von dem Mr. Pricklebaum, der beste Freund vom Cringe, vermeintlich beste Freund, der hat sein Haus komplett schmückt und einen riesigen Schlitten oben drauf hat. Und der macht das, genau wie die anderen Hus in dem Film, so wie ich es mir vorstelle, eben mit dieser naiven Herzenswärme. Die haben einfach Spaß daran. Hm. Es ist einfach Freude, auch ein bisschen an diesem manischen Großen, aber es ist nicht so aufdringlich, nicht so schrecklich und so konsumgeil, sondern es ist einfach, hey, uns macht Weihnachten Spaß, lass uns doch mal gucken, wie wir Spaß haben können. Hm. Das ist der Grund, warum ich mir auch so einen Plastik-Weihnachtsmann kaufe, der Jingle Bells spielt, weil es einfach witzig ist und weil ich einfach gucke, woran es Spaß hat. Und der Cringe würde jetzt drauf gucken und sagen, dir ist auch nur dieses Plastikteil wichtig. Aber wenn dieses Plastikteil kaputt geht, so what? Dann tanze ich trotzdem mit meinem Sohn durch die Wohnung und singe Jingle Bells. Und das ist in diesem Film viel besser gelungen als in dem 2000er, dass sie diese Weihnachtsfreude nicht mit so einem negativen Vorzeichen zeigen, sondern einfach als naiven Größenwahn. Aber mir fehlt natürlich dann, weil ich eben großer Fan von der 2000er-Variante bin, dieser Kapitalismus, also dieser überbordende Konsum, der da irgendwie drin steckt. Weil ich frage mich dann, was soll denn dieser Größenwahn, wenn der nicht verbunden ist mit der Konsumkritik? Ja. Ich brauche diese Konsumkritik. Weil du der Cringe bist, weil du ständig diesen Konsumlink ziehst. Weißt du bist der Typ, der sich die ganze Zeit über die Konsumgeilheit aufredet, während alle da sitzen und sagen, was denn? Wir machen doch gar nichts. Und warum habt ihr das schon wieder gekauft? Das habe ich selbst gebastelt. Oh, ach so. Oh, Flor. Nein, nein, nein. Du kriegst mich nicht rumgedreht. Nein, nein, nein, nein, nein. Ja, wollen wir Cringes vergeben? Weißt du, mein Problem ist auch so ein kleines bisschen noch, dass dieser Größenwahn dann dazu führt, dass es reinforced wird mehr, als dass es eine Kritik dazu gibt. Es gibt, der Film macht, der übt ja kaum Kritik daran, dass es diesen Größenwahn gibt. Also, weiß nicht, wie viel Kritik du da drin gesehen hast. Ich habe nicht so viel gesehen. Aber das macht die Vorlage ja auch nicht. Ist mir doch egal. Die hat ja auch keinen Größenwahn. Der 66er-Film macht das auch nicht. Ja, aber die 66er-Version hat auch keinen Größenwahn. Guck dir mal diesen Weihnachtsbaum an, den die tanzen. Ja, aber das ist vielleicht eine grafische Entscheidung. Aber weißt du, was ich meine? Mir fehlt dann die Kritik an diesem Größenwahn. Also, ich höre gerade raus, die beste Cringe-Version ist eindeutig der 2000er-Film mit Jim Carrey, weil es da Kapitalismuskritik gibt. Ja, ja, oder Konsumkritik vor allem. Naja, aber das, ach, dieser Größenwahn ist ja der ist ja eigentlich wirklich nicht zu trennen von Konsumproblematiken. Du kaufst dieses Plastikding, du kaufst es und es ist in China produziert von kleinen Kindern. Autsch. Ja, und das wird dann in der ganzen Welt hergeschifft und wir haben das hier, weil wir denken, oh, ich brauche so ein Plastikding, das Jingle Bells macht. Ja. Oh Gott, nein. ich muss mich irgendwo in der Mitte treffen, aber ich weiß nicht, irgendwie, ja. Mir ist der Film dann zu harmlos. Ja, ist er. Definitiv, also nicht was das betrifft, sondern grundsätzlich ist der Film zu harmlos, was den Cringe betrifft. Ja. Was die Erzählung betrifft, was die Fallhöhen betrifft. Also es ist einfach so ein sehr braver Blockbuster. Und zwar wirklich ein Blockbuster. 75 Millionen Dollar hat er gekostet, 512 Millionen hat er eingespielt beim Boxoffice. Wow. Der war ein richtiger Erfolg. Fuck, Alter. Man kann es nicht anders sagen, sie waren erfolgreich mit diesem Konzept. Ja. Die haben es geschafft, nochmal richtig schön Geld rauszuquetschen aus dem Cringe. Und darum geht es doch bei Weihnachten. Genau. Ich hoffe, diese Frau, die das Ganze verwaltet, hat richtig viel davon. Und kann jetzt unter 20.000 riesigen Weihnachtsbäumen feiern. So, wie viel? Und sich einen Haufen Plastik aus China bestellen, das Jingle Bells macht. Okay, wie viele Grinches? Zwei, drei, zweieinhalb. Ich sag auch zweieinhalb. Besser als der 2000er-Film, aber schafft's nicht über Durchschnitt hinaus. Nicht mal durchschnittlich, knapp unterdurchschnittlich. Oh mein Gott. Johannes, du hast mir dieses Jahr Weihnachten versaut, indem du mich gezwungen hast, diese ganzen Cringe-Filme zu gucken, die alle so mies sind. Ich habe einen Take. Ich glaube, dass die Originalversion relativ neutral von außen auf alles schaut, dass die 2000er-Version aus der Sicht des Grinches ist, weil der Grinch eben diesen Konsumscheiß da sieht die ganze Zeit und deswegen diese Übertreibung und der klare Emphasis auf den Konsum. Und die 2018er-Version ist die Sicht der Who-Leute, die sich denken, ist doch gar nicht bei, hör mal. Kaufe ich mir halt Plastikscheiß aus China. Aber die 2018er-Version ist auch viel zu viel Cringe. Also aus der Perspektive des Cringe, weil der Cringe in seiner Einsamkeit gezeigt wird, weil er die ganze Zeit seine Einsamkeit referiert. Ja. Weil er als freundlich gezeigt wird. Ich glaube, die 2000er-Version ist die Perspektive von Max. Was? Ich muss schon mal kurz überlegen, was das machen. Das hast du jetzt einfach so rausgeflirtet? Nee, Moment, Entschuldigung. Die 2000er, ich bin bei dir. Die 2000er-Version ist die Perspektive des Cringe. Die 2018er-Version ist die Perspektive von Max, weil der Mitleid hat mit dem Cringe. Und weil der in dieser 2018er-Version am ehesten... Okay. Und die Perspektive der Huhilianer finden wir später. Die finden wir im Halloween-Ding. Im Halloween-Ding, das ist gut. Ja, genau. Perfekt. Okay. Ich bin voll dabei. Wir haben den Grinch gelöst. Ja. Herzlich willkommen hier zum Podcast, der euch alle Fragen beantwortet, die ihr je über den Grinch haben können, sollen, dürfen. Kommen wir nochmal kurz zu einer kleinen Obskurität. Eine Obskurität. Plor hat noch eine Obskurität nach zwei Stunden. Wir befinden uns immer noch im Jahr 2018. The Dog Days of Winter. Ein 5-Minuten-Kurzfilm. Mit Max in der Hauptrolle. Ui. Und zwar... natürlich Animationen komplett, der Film lief vor Trolls 2, also es war einfach Animationsreste des Illumination Studios für einen 5-Minuten-Kurzfilm, okay, der vor einem Kinofilm läuft. Und die Geschichte ist ganz einfach, Max zieht los in den Schneesturm, weil der Grinch krank ist und Max will ihm seinen Lieblingstee besorgen. Und oh, kämpft sich dann durch den Schneesturm und durch Huvel und besorgt den Tee und geht zurück. Und nicht weiter erwähnenswert, aber lohnt sich nicht süß, mal Punkte zu vergeben. Okay. Allerdings kurz erwähnenswert ist das Musical. Ach du Scheiße. Und jetzt befinden wir uns im Jahr 2020. Ich habe ein Plakat davon gesehen. Oh mein Gott. 9. Dezember 2020. Mm. Es gab schon zuvor Musical-Umsetzungen, die erste in San Diego 1998. Und dann schließlich 2006, 2007 gab es dieses die große Broadway-Inszenierung, ja, die dann auch offensichtlich von NBC Live im Fernsehen gesendet wurde. 2020 war Corona. 2020 konnte die Musical-Vorführung nicht auf der Bühne stattfinden und deswegen wurde das im Studio gedreht, also auch auf einer Bühne, mhm, aber ohne Publikum. Okay. Und dann hat NBC gesagt, hey, dann machen wir Dr. Seuss, The Grinch Musical Live mit Matthew Morrison als Grinch. Okay. Und mit der Erzähler ist Max, ein alter Max, oh, der sagt, ich erzähle euch mal von, es gibt einen alten und es gibt einen jungen Max. Also, und, genau. Und es ist ein Musical und ich habe ein bisschen so durchgeskippt. Mhm. Und ich will jetzt gar keine Cringes vergeben. Ich will ein bisschen aus der Presseschau vorlesen. Oh, okay. Die Washington Post schreibt, Reader, I tried. Das ist der erste Satz dieser Rezension. Oh Gott. This attempt at the heartwarming tale makes the cringe's hatred of songs and dance seem reasonable. Halfway through, you might find yourself advocating for the Who's to adopt his way of life. Washington Post. Geil. USA Today schreibt, I'm no cringe, but NBC's latest attempt at holiday musicals about him might have made me hate Christmas. Grinch musical was grating, painful and pointless from its opening moments. AV Club schreibt, NBC's Dr. Seuss The Grinch Musical stink, stank, stunk. Sehr gut. Dieses Musical wurde verrissen und zwar so richtig doll. Ja. Und wenn man sich das anschaut, dann weiß man auch warum. Oh, und mir hat das Durchskippen schon gereicht. Es ist einfach schrecklich. Es sind ein merkwürdiges Kostüm vom Grinch. Okay. Dann dieses Broadway, alle sind eng angezogen und alle tanzen so ein bisschen sexualisiert. Es ist die Cats-Version vom Grinch. Es fühlt sich alles so ein bisschen an, als wäre der Grinch in einen Cats-Albtraum gestolpert. Mhm. Die Songs sind nicht besonders geil, es ist alles zu bunt und zu quietschig und zu süß und next one. Eine Obskurität habe ich noch. Okay. Eine letzte. Okay. Wir befinden uns im Jahr 2022 und ich rede jetzt in der Zukunft, weil ihr wisst, nehmen wir das immer ein bisschen später, nehmen wir das immer ein bisschen früher auf, als wir senden. Später wäre sehr spannend. Am 9. Dezember wurde, in dem Fall, ich konnte es leider noch nicht sehen, weil wird ein Film veröffentlicht, der heißt The Mean One. Ein amerikanischer Horror-Slasher-Film. Oh, ja, stimmt, das habe ich auch gelesen. Über einen Massenmörder, der wie der Grinch aussieht und offensichtlich als klassischer Horror-Thriller-B-Movie erzählt. Der Grinch kommt an Weihnachten und tötet die Mutter von Cindy Lou. 20 Jahre später kommt Cindy Lou zurück und sich ihren Ängsten zu stellen. Und in dieser Nacht kommt dann wieder der bösartige Grinch, der mordlustig ist, aber diesmal schlägt Cindy Lou zurück. Der Trailer gibt uns die tolle Line, Cindy Lou steht mit einem Gewehr vor dem Grinch und sagt, you're a dead one, Mr. Grinch. Es sieht unglaublich billig aus, es sieht unglaublich trashig aus, es ist wirklich so unterstes B-Movie-Niveau. Wird am 9. Dezember 2022 im Kino laufen. Ich bin sehr gespannt darauf, ich freue mich drauf. Wie haben Sie die Rechte dafür bekommen? Weil das ist schon hart. Ich gehe mal davon aus, dass sie sehr genau darauf geachtet haben, dass sie den Namen Grinch nicht benutzen und dass sie ich gehe davon aus, dass sie es versuchen irgendwie so, dass sie sagen können, naja, wir referieren es, aber es ist keine Cringe-Verfilmung. Wow. Mal sehen, ob sie damit durchkommen. Aber ich bin gespannt und es klingt nach so einem totalen Trash, wo ich denke, hey, geil, will ich sehen. Und dann stellt sich heraus, dass es wirklich einfach nur Trash ist. Ja, wahrscheinlich. Aber ich wollte es zumindest erwähnt haben und damit wären wir in unserer heutigen Zeit angelangt. Ist doch wunderbar. 2022, Wahnsinn. Letzte Grinch-Verfilmung. Oh, schön. Ja, Ja, ich habe auch einmal einen Grinch auf der Bühne gespielt. Ich habe einfach das. Du hast einen Grinch auf der Bühne gespielt? Na, mit Maya zusammen haben wir unsere Burlesque-Show. Und da haben wir eine Weihnachtsvariante mit dem Grinch gehabt. Oh, und da habe ich toll. Den Abend über die Show moderiert mit Maya zusammen als Grinch. Hattest du ein grünes Kostüm? Ja, das Geil. Existiert auch noch. Und großartig. Maya hat es gemacht und Maya ist ja sehr, sehr gut mit der Nähmaschine und auch mit dem Make-up und so. Sie hat es wirklich sehr, sehr gut gemacht. Und es hat sehr viel Spaß gemacht und ich glaube, ich bin deswegen auch dem Grinch ein bisschen näher, weil ich einfach da auch viel für geschrieben habe und mich darum gekümmert habe, den Grinch zu verstehen. Und vielleicht bin ich dann ein bisschen weiter reingerutscht in die Untiefen des Weihnachtshassens. Ja, aber so insgesamt, wenn wir jetzt nochmal zurückschauen, Grinch ist eine großartige Figur. Also ich mag den Grinch auch total, eine tolle Figur. Und ich mag auch die Urgeschichte und ich mag den 1966er Cartoon. Danach gibt es nichts Gutes mehr. Schade. Also ich für mich ist natürlich immer die 2000er Version das Maß aller Dinge. ich glaube, ich habe Dr. Seuss auch gerade wieder sich im Grab umdrehen hören. Aber es ist einfach so. Ich finde, dass der Film so viele Sachen hinzufügt, die mir einfach viel sagen. Und es ist vielleicht einfach so. Nicht jeder findet die richtigen Themen beackert in den einzelnen Filmen. Jeder hat eine andere Sicht auf die Geschichte. Es ist vielleicht auch dem zu schulden, dass die Geschichte recht kurz ist und sehr viele Fragen offen lässt und jeder sein eigenes Thema dort finden kann. Es macht ja auch Sinn, das zu erweitern. Insofern, auch wenn ich sie beide nicht besonders gut fand, Kudos für die 2000er und die 2018er Version. Sie haben es beide versucht. Mhm. Sie haben beide überlegt, wie kann man daraus einen Langfilm machen. Ja. Und sie haben sich auch ein bisschen was einfallen lassen dafür. Und der 2000er dann zumindest was vom kreativen Standpunkt deutlich besser als der 2018er. Der 2018er von der Umsetzung deutlich besser, wobei ich befürchte, dass dem 2018er Film dasselbe Schicksal blühen wird wie dem 2000er Film, dass wir den in 20 Jahren sehen und denken, boah, der sieht so nach den 2010er Jahren aus. Das kann sein, ja. Und dann macht es auch keinen Unterschied mehr. Oh nein, du bist so düster heute, Plor. Habe ich dir Weihnachten kaputt gemacht? Ja. Yes! Aber nicht für lange. Moment. Ich, dein Lieblingslied. Ready to sing your song? I'll sing, Björn. Yeah, let's sing it now. Okay, Simon? What? What is that? Der Chipmunks Christmas Song. Ich kenne den gar nicht. Alvin? Wirklich nicht? Nein. Alvin! Oh, fuck. Das ist so schön. Und mit diesem wunderschönen Song schwenken wir auf die Top 3 über. Jingle! Ich bin lobotomiert durch einen Song. Unsere Top 3. So, Redemption Arcs, was sonst, ne? Ja, Redemption Arcs. Ja, ich meine, das ist obvious choice. Ich finde es ganz gut, dass wir das noch nicht hatten, fand ich interessant. Ja. Und ich habe mich an die ganz Großen gehalten und die dann wieder losgelassen. Mir geht's ähnlich. Ich glaube, wir haben schon über sehr viele Filme geredet mit Redemption Arcs, ne? Ja. Also letztes Jahr zu Weihnachten hatten wir quasi die klassische Redemption Arc. Und die habe ich natürlich nicht in der Liste, weil das zu lame gewesen wäre. Das heißt, mir... Kein Ebenezer Scrooge heute. Kein Ebenezer Scrooge. Mir fiel es aber dann auch wieder ein bisschen schwer, neben den ganzen großen Beispielen was zu finden. Schwierig. Deswegen, so ganz klein sind sie dann auch nicht. Also ich habe ganz viele Honorable Mentions. Und, aber ich würde die kurz außen vor lassen und mal einfach in meine Top 3 einsteigen. Soll ich einfach mal den drei fangen wir mal an. Also mein Top 3 ist ein Film aus dem Jahr 1997 mit Jack Nicholson, der eine Redemption Arc kriegt. Und zwar As Good As It Gets. Besser geht's nicht, zu gut Deutsch. Jack Nicholson spielt einen Kotzbrocken. Wie immer. Einen Schriftsteller, der unter Zwangsneurosen leidet. Und sowieso so einige psychische Ticks mit sich rumschleppt, aber vor allem ein richtig ätzendes Arschloch ist zu allen seinen Mitmenschen, vor allem zu seinem schwulen Nachbarn, dem er seine Homophobie quasi jeden Tag unter die Nase reibt. Aber auch zum Beispiel zu einer Kellnerin in seinem Lieblingsrestaurant, die er heimlich auch verliebt ist, die von Helen Hunt gespielt wird. Und dann, vor allem hasst er den Hund von dem Nachbarn. Craig Kinnear spielt seinen Nachbarn. Er hasst dessen Hund. Und dann passiert es aber, dass der Nachbar zusammengeschlagen wird. Und dessen Freund sagt, okay, wir müssen den Hund irgendwo hinbringen und schmeißt den Hund dann Jack Nicholson zu, dem Kotzbrocken. Oh nein. Und dann gibt's unsere Redemption-Arc. Natürlich fängt er an, nachdem er sich mit dem Tier die ganze Zeit gezofft hat, irgendwann das Tier zu mögen. Und als das Tier dann wieder zurück bei dem anderen ist, fängt er es an zu vermissen. Oh, und es baut sich eine ganz zarte Freundschaft auf zwischen ihm und seinem Nachbarn. Und es ist wirklich herzerwärmend. Es ist wirklich ein schöner Film. Jack Nicholson in Höchstform. Okay. Und auch sonst eine wirklich tolle Tragikomödie aus den späten 90er Jahren. Schön. Wow. Ich überlege, ob ich den Film gesehen habe oder nicht. Mir kommt das ein kleines bisschen bekannt vor, aber naja. Mein Platz 3, um das gleich aus dem Weg zu bringen, gehört eigentlich auch vielleicht höher in der Liste, aber ich muss ihn gleich abhaken, weil das ist so ein typischer Redemption-Arc-Film. Täglich grüßt das Murmeltier. Ja, sehr schön. Natürlich. Ja. Und Bill Murray ist, glaube ich, in jedem zweiten Film darf Bill Murray so eine Redemption-Arc kriegen, weil er einfach zu gut ist als zynisches Arschloch. Wie auch in seiner Version des Ebenezer Scrooge. Genau, ne? Ja. Genau. Ja, nee, schön. Also habe ich auch bei meinen Honorable Mentions stehen und ist einfach ein toller Film und tolle Redemption-Arc. Ja, großartig. Haben wir auch lange drüber geredet. Also wer sich das anhören möchte, gerne, gerne, gerne. Ich fand das Gespräch damals wirklich sehr toll. Es war ein tolles Gespräch. 90 Minuten reden wir über täglich grüßt das Murmeltier und rätseln darüber, wie viele Tage er sich in diesem Fegefeuer befindet und wie oft der Tag sich wiederholt und freuen uns einfach an Bill Murray. Und freuen uns vor allem, dass er so viele Fettnäpfchen, die man gesehen hat, wo wir auch dachten, ist er vielleicht gar nicht so gut gealtert, der Film, aber eigentlich hat er es ganz gut gemacht. Ja, auf jeden Fall. Kann man sich auch heute noch angucken. Mein Platz 2 aus dem Jahr 2005. Adams Äpfel aus Dänemark, wo wir gleich zwei unsympathische Protagonisten haben, die beide ihre eigene Redemption-Arc kriegen. Und zwar geht es um einen Neonazi, der zur Resozialisierung in einer Kirche arbeiten soll. Und der Pfarrer dieser Kirche ist allerdings auch so ein bisschen durch den Wind, nachdem er seine Frau verloren hat. Und sein Sohn hat irgendeine Behinderung, ich weiß nicht mehr genau welche, aber der Pfarrer leugnet alles Schlechte. Und er leugnet, dass seine Frau sich umgebracht hat und er leugnet alles Schlechte, was passiert. Und auf jeden Fall gibt es dann so einen Kampf zwischen dem Pfarrer und dem Neonazi, weil der Neonazi dem Pfarrer beibringen will, dass die Welt schlecht ist und der Pfarrer will dem Neonazi beibringen, dass die Welt gut ist. Und ein absurder Film, der teilweise unfassbar böse ist, schwarzhumorig, teilweise wirklich herzerwärmend, bewegend. Ja. Yeah. Und beide Figuren kriegen eine tolle Redemption-Arc und wir mögen sie am Schluss beide, obwohl sie so total unsympathische Figuren sind am Anfang. Okay, sehr schön. Ja, guter Film. Ist aber lange her, dass ich den gesehen habe und deswegen konnte ich dann nicht mehr viel zu sagen. Vielleicht muss ich den einfach nochmal sehen, oder? Wir müssen ihn mal zusammen sehen. Ja, das ist auf jeden Fall ein Film, den ich gerne mal in einen Podcast packen würde. Vielleicht auch, weil er so ein bisschen vergessen ist. Ja. Mein Platz 2 wäre Spike von Buffy. Spike ist der sexy, aber böse Vampir, ne? Ja, naja. Was heißt böser Vampir? Der taucht natürlich erst auf und ist erstmal der Böse. Und bleibt natürlich grumpy und auch so ein bisschen immer derjenige, so wie Loki im Grunde, der immer wieder auftaucht und irgendwelche Scheiße macht. Aber eigentlich kriegt er eine Redemption-Arc, dass er verliebt sich auch in Buffy, glaube ich, und so und hat so ein bisschen so, er kann nicht so richtig aus seiner Haut raus, macht immer irgendwelche Scheiße, aber eigentlich hilft er auch. Ja, und er ist aber auch schon so Sympathieträger dann irgendwann, oder? Irgendwann ist er auch so ein bisschen, also natürlich allein durch seine Erscheinung und allein dadurch, dass es einfach viele 16-jährige Mädchen gab, die dann gesagt haben, oh, Spike. Und es war immer so Angel oder Team Angel oder Team Spike, ne? Ja, ganz das war, genau. Das war das, was dann später bei Twilight Team Jacob oder Team wie heißt der andere? Ich weiß es nicht. Jacob und? Mit Twilight habe ich nicht viel am Hut. Moment. Edward. Team Edward oder Team Jacob. Und die Coolen hat man daran erkannt, dass sie Team Jacob waren, glaube ich. Und wahrscheinlich war das damals genauso, dass die Coolen Team Spike waren und nicht Team Angel. Ja. Ja. Ich habe keine Ahnung, wovon ich rede. Ich kenne das nur von dir und von Maya. Ja, also das ist wirklich eine Erinnerung an eine Zeit, die wirklich irgendwie geblieben ist und die ich wirklich mag, auch wenn es teilweise sehr trashig war, muss man sagen. Aber Buffy wird immer in meinem Herzen bleiben. Vielleicht könntest du mir auch mal für einen Podcast ein paar Buffy-Episoden geben. Ich gebe dir die Musical-Folge. Weil ich weiß, dass Buffy hat auch mittlerweile so einen Kult so Kult. Das heißt mittlerweile, also eigentlich habe ich so das Gefühl, es flacht auch wieder ein bisschen ab, ne? So, aber es gab so eine lange Zeit danach. Das guckt man nicht nur ironisch, das war wirklich eine gute Serie, weil die das selbst ironisch gebrochen hat. Ja, genau. Die haben das auch selbst ironisch gebrochen und die haben sich nicht allzu ernst genommen und haben natürlich mit dem gespielt, was sie haben, mit dem Sujet und mit der Art und Weise. Es war schon, kein Guilty Pleasure, das muss man sagen, eigentlich schon nicht. Cool. Mein Platz 1 aus dem Jahr 2001, auch glaube ich so ein bisschen vergessen, Monsters Ball, den ich dir vielleicht auch irgendwann mal geben will für den Podcast. Ja. Es geht um eine Familie von Strafvollzugsbeamten in Amerika mit Billy Bob Thornton, der im Gefängnis arbeitet und die Exekution vollzieht und der ein übler Rassist ist und total abusive zu seinem Sohn und einfach ein Arsch. Und er verliebt sich dann in eine schwarze Frau, gespielt von Halle Berry. Mhm. Und ohne zu wissen, dass er ihren Mann hingerichtet hat. Oh. Und es ist ein wirklich bewegendes, teilweise schweres Drama. Gehört zu Anfang der 2000er, gab es so einen Trend von sehr großen Dramen. Ich würde Magnolia in diese Ecke packen, vielleicht auch ein bisschen American Beauty. So Dramen, die versucht haben, so sehr große Themen zu erzählen, sehr universell zu erzählen. Und er fällt auch so ein bisschen in diese Richtung und er macht es wirklich gut und es ist ein wirklich starker Film, der einen nicht unberührt lässt. Okay. Ich habe auf meinem Platz 1 einfach einen Moment genommen, der einfach so auf den Punkt inszeniert ist, einer Redemption quasi, und zwar Ratatouille, dieser Typ, der Kritiker, den einfach keiner mag, der sich da hinsetzt und dann einen Bissen von dem Essen nimmt und sofort so und sich an seine Kindheit erinnert und das war so toll. Ich darf nicht zu laut klatschen, aber das ist ein ganz toller Platz 1. Diese Szene ist wunderbar. Ich find's so toll. Ich liebe die Szene. Pixar kann unglaublich gut so ganz schnelle Montagen machen. Ja, ne? Wir haben innerhalb von wenigen Sekunden wissen wir, warum dieser Kritiker so ist, wie er ist und warum, was es braucht, um sein Herz zu erweichen. Ja, ja. Tolle das ist so Szene. Toll. Wirklich toll gemacht und innerhalb von kürzester Zeit. Bei meinen Honorable Mentions habe ich noch einen Animationsfilm und zwar Megamind. Ach ja, ja, ja. Immer meiner Meinung nach der bessere Ich einfach unverbesserlich. Wo es auch um einen Oberschurken geht, der dann unfreiwillig zum Superhelden wird. American History X, wollte ich zumindest kurz erwähnt haben. Ja. Wo Edward Norton einen Nazi spielt, der sich im Gefängnis ändert und dann versucht irgendwie abzuschließen mit seinem alten Leben und dem das nicht so gelingt. Und einfach weil es so schön ist, nochmal Jim Carrey, Liar, Liar, der Dummschwätzer im Deutschen. Jim Carrey spielt einen Anwalt, der ständig lügt und sein Sohn wünscht sich, dass er die einmal einen Tag lang die Wahrheit sagen muss und dann wird das wahr und er ist verflucht und muss die ganze Zeit die Wahrheit sagen und lernt dann natürlich, worum es wirklich geht im Leben und so weiter. Kitschiger Film, aber wirklich schöner Jim Carrey-Film, schöner früher Jim Carrey-Film. Ja, das wär's von meiner Seite. Schön. Coole Liste. Vielen Dank. Ja, vielen Dank. Auch tolle Liste. Dann wieder zurück in den Grinch. Das war unsere Top 3. Haben wir irgendein Fazit noch? Wir haben ja eigentlich schon gefazitet, muss man mal sagen. Ja, haben wir irgendwas gelernt daraus? Wir haben gelernt, dass der wahre Geist vom Weihnachten aus dem Herzen kommt. Kotzbrech. Und auch dein Herz bestimmt noch ein bisschen wachsen kann, Johannes. Too size is too small? Ich weiß nicht. Ich habe ein Herz für alles Mögliche, aber für Weihnachten weiß ich, nee. Das, ich weiß nicht, ob wir in diesem Leben vielleicht noch Freunde werden. Ich habe das Gefühl, dass ich ein bisschen weicher werde über die Jahre. Ja. Das heißt, wenn wir das so statistisch ermitteln, könnte ich vielleicht mit 80 dann soweit sein, dass ich wenigstens den Leuten das lasse, was sie da haben wollen. Aber bis dahin werde ich schimpfen und sagen, oh, es geht doch nur um den ganzen Konsumscheiß und macht euch da mal Gedanken. Gerade was, wenn es darum geht, was so Umweltverschmutzung, was unsere Fridays for Future Bewegung betrifft, alles bei Amazon zu bestellen, alles überall aus allen Seiten der Welt kommen zu lassen, nur damit man irgendwie Leuten, weiß ich nicht, dass man sich gegenseitig irgendwelchen Scheiß vor die Tür wirft. Danke, Johannes. Ich wünsche euch ein gesegnetes Weihnachtsfest. Denkt daran, worum es wirklich geht an Weihnachten und habt einfach Freude daran, mit eurer Familie zusammen zu sein oder allein zu sein. Habt Freude an richtig gutem Essen oder an einem einfachen Imbiss. Habt Freude an großen Geschenken oder an ganz kleinen, selbstgebastelten Sachen. Wie auch immer ihr Weihnachten feiern wollt. Worum geht's in Weihnachten, Plor? Das musst du jetzt noch einmal auf den Punkt sagen. Das ist der Freude. Abschluss. Freude. Na, Weihnachten, ich glaube, es ist grundsätzlich, was Feste und Feiertage betrifft. Ich weiß, du sagst immer, das ist so auf Knopfdruck und so lachen und auf Knopfdruck froh sein. Ich glaube, es ist gut, dass es so Termine gibt tatsächlich, so Momente, wo man sagt, okay, wir haben das jetzt fest im Kalender verankert, wir haben das festgetackert und wir wollen das nutzen, um zu sagen, hey, da machen wir was Besonderes draus. Das ist einfach, dass man einfach sagen kann, es ist natürlich ein bisschen forciert, aber wir stellen jetzt diesen besonderen Moment her und es funktioniert auch. Also bei mir funktioniert es. Ich finde es total schön, einfach so eine Zeit zu haben, wo ich sage, jetzt ist die Adventszeit, ich freue mich aufs Weihnachtsfest, ich freue mich drauf, kitschige Sachen zu machen, auf Weihnachtsmärkte zu gehen, auf den Weihnachtsrummel zu gehen, Plätzchen zu backen, Weihnachtslieder zu hören. Das macht einfach Freude und es ist schön, dass es diesen einen festen Termin gibt. Weil das ganze Jahr über könnte ich das natürlich nicht machen. Ja, jetzt ist ein Herzinfarkt. Und genauso freue ich mich, dass ich sagen kann an Halloween und jetzt machen wir Grusel, jetzt schmücken wir alles, jetzt erschrecken wir uns gegenseitig, gucken vielleicht einen Horrorfilm. Das ist cool. Das macht einfach Freude. Und das ist halt eben nicht, das ist ganz universell, was so Feiertage betrifft. Und darüber kann man die Nase rümpfen und sagen, oh, ich muss nicht auf Knopfdruck lachen, ich kann immer lachen. Aber eigentlich ist es doch ganz nett auch zu sagen, wir haben hier was Besonderes vor uns. Das hast du schön gesagt, Plor. Vielen Dank. Ebenso danke. Wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, unweihnachtlich, bleibt dran. Dann werde ich nämlich Johannes für nächste Woche eine Aufgabe geben. Oh. Ansonsten euch ein gesegnetes Weihnachtsfest. Habe ich schon gesagt. Dir, Johannes, ein gesegnetes Weihnachtsfest. Vielen Dank. Wir dir auch, Plor, ein schönes Weihnachtsfest. Und wir hören möge uns noch einmal vor Silvester, ne? Ja, ja stimmt. Noch einmal vor Silvester. Und dann geht's dann können wir euch nochmal einen guten Rutsch wünschen. Stimmt. Okay, dann viel Spaß zu Weihnachten. Hoffentlich habt ihr gute Familien, die das gut mit euch machen. Dir, Plor, viel Spaß bei dir. Weiß ich, dass du gute Familien hast, die das gut machen. Und dass du deinem Sohn auch ein schönes Weihnachtsfest geben wirst. Und ich gehe nochmal in mich, ob ich irgendwo was finde. Und so saß er da, so erstaunt und verwirrt. Sein Herz schlug viel höher, hat er sich geirrt? Die Zuhörer kannten das Schweinesystem und liebten die Weihnacht doch trotz alledem. Kommt Weihnachten doch nicht von Amazon her? Bedeutet das Fest etwa tatsächlich mehr? An diesem Tag, sagte der Kardiologiefachmann, schwoll sein Herz um fast 3 EU-Normen an. Und er lachte und sprang in die Weihnachtsmarktmassen, lamentierte von Weihnachtsfriede, wollte sein Geld nur verprassen. Plötzlich hat er all das doch noch so lieb. Das war's, was am Ende von ihm übrig blieb. Und wer jetzt sagt, das kann doch nicht sein, der sollte wissen, natürlich nicht, nein, welcher Mensch ändert mal eben sein Wesen? Wenn das so läuft, ja, dann fresse ich einen Besen. Doch auf Dauer, nach 4, 5, 6 Weihnachtsepisoden schon, haut vielleicht einfach rein dann das Stockholm-Syndrom. Also lasst euch einlullen von euren Verwandten. Hauptsache, ihr habt das Spiel doch verstanden. Danke, Plor, für diese Episode. Vielen Dank, Johannes. Das war wunderschön. Schön. Und wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, Plor, erzählt mir das gleich, nachdem dieser Song ausgeklungen ist. So viel Weihnachtsbesinnlichkeit. Was schön. Hast du für mich, 28 Plor? 28 Days Later. Was? Zombies. Zombies? Killer. Nach Blut. Weihnachten gibt's Killer. Horror. Apokalypse. Wir sehen uns nächste Woche. Bis dann. Bis dann.